So, das waren jetzt zwei, eigentlich nee, mit der letzten Woche zusammen 4 Stunden DJs im Mix im Hip-Hop-Soundgarden. Ich hoffe, es hat gemundet. Also nochmal hier aufgezählt, in welcher Reihenfolge das war. Darrozone am Anfang. Es fehle jedoch eine Ausnahmeregelung für erwerbsunfähige, alte und behinderte Menschen. Diese könnten kein Bleiberecht erhalten, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht dauerhaft sichern könnten. In dem Kompromiss wird geduldeten Ausländern, die seit mehr als 6 Jahren in der Bundesrepublik wohnen, ein dauerhaftes Bleiberecht gewährt. Voraussetzung ist, dass sie bis 2009 eine Arbeit finden. Die Bundesregierung will den Gesetzentwurf noch vor Ostern beschließen. Die Bundesbank führt aus ihrem Überschuss des vergangenen Jahres 4,2 Milliarden Euro an den Bund ab. Der Gewinn sei heute in voller Höhe überwiesen worden, sagte ein Sprecher des Geldinstituts in Frankfurt am Main. Der Betrag liegt um rund 45% über dem des Jahres 2005. Damals betrug der Jahresüberschuss der Bundesbank knapp 2,9 Milliarden Euro. Die Mehreinnahmen sind auf die gute Konjunktur und den gestiegenen Leitzins zurückzuführen. Das Bundeskartellamt will aufklären. Kinder nicht irritieren lassen, das war der Kollege Langfeld, der versucht irgendwie eine Spur seriöser zu wirken und sucht ein neues Betätigungsfeld. Ansonsten seid ihr immer noch und wieder bei Fritz. Like bus a bus, but that ain't ladylike, spend the night, and then we talking the same language, that's what the stage is, a bubble bath in the glass of two, if you don't like that, know somebody who do, if you don't like that, I know somebody who do, wir wollen jetzt mal eine Tour machen. Die Musik ist jetzt, glaube ich, so von der Struktur, vom Dramaturgischen her, so, ja, jetzt hört mal auf zu singen, so überschaubar, dass man schon ahnen kann, wie jetzt die nächste Minute weitergeht, sodass jetzt nicht zwingender Bedarf besteht, den Song wirklich bis zum Ende zu hören. Und ich habe mit denen, glaube ich, durchaus jetzt das Recht, hier trotzdem mit mein Anliegen da eigentlich nicht ist, hier über die Musik zu quatschen und langsam darauf hin zu verweisen, dass hier eine andere Sendung und zwar praktisch meine gleich anfängt. Und die erkennt man ja durchaus auch daran, dass ihr jetzt hier mit einem Vertreter der noch richtig handgemachten, wirklich rindknallenden Kuhglocken Rockmusik ist. Und von daher würde ich euch jetzt, ist ein kultureller Break, weiß ich, würde ich euch jetzt ganz gerne hier nochmal Mountain Mississippi Queen um die Ohren hauen. So, wo ist hier los? Hier geht's los. Zack, los geht's. Mountain Martin. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Tag, Kinder. Ich dachte, dass wir jetzt mal ich fand, also, oder sagen wir mal, in den letzten Sendungen hat sich ja so abgezeichnet, dass erstmal so ein schönes, kurzes Begrüßungsgespräch am Anfang der Sendung grundsätzlich ans Jut tut und dass ihr dann irgendwie euch auch wärmer, aufgehobener, gruppenzugehöriger, präsenter, menschlicher quasi fühlt. Und wenn ich natürlich einen Ehrgeiz habe, dann ist es hier irgendwie eine extrem menschliche Sendung zu veranstalten, bei der man anrufen kann. Ich will nochmal die Telefonnummer durchgeben und vielleicht darauf verweisen, dass es, und das fand ich dann eigentlich auch ganz schön, dass man jetzt vielleicht nicht einfach so in die Situation kommt, tatsächlich immer so improvisieren zu müssen, nicht genau zu wissen, was man sagt und sagt, Tag, haben wir ja vor 2 oder 3 Sendungen einen ganz schönen Anfangsdialog, der eben einfach nur der menschlichen Kontaktaufnahme, der Nähesuche, der Wärmeproduktion dienen soll, entwickelt. Der steht bei mir, also ich kann ihn nochmal irgendwie sagen, der lautet eigentlich, ich sage Tag oder wer schneller ist oder ihr sagt Tag, also der lautet Tag. Und dann sagt ihr Tag. Und dann sage ich, na, so mit so einem Fragezeichen dran, na. Und dann, also wie eine Frage, na, wie geht's, aber nur na. Und dann sagt ihr, geht so und selbst. Und dann sage ich, muss ja. Und dann sagt ihr, na denn. Und dann sage ich, rinnehauen. Und das wäre dann der Dialog. Also das fände ich ganz schön, dass wir das einfach, dass man jetzt auch ein bisschen befreit ist davon, dass man sich jetzt quasi alles selber ausdenken muss und jetzt tatsächlich geistvoll kommunizieren. Dafür haben wir dann den Rest der Sendung noch Zeit. Sondern dass wir jetzt einfach eher so eine, und wer sich jetzt diesen Dialog nicht merken kann, der kann ja nochmal unter kuttner.de beim Forum kicken. Da gibt's irgendeinen Eintrag, weil ich neulich in der meiner letzten Sendung habe ich, weil ich den dann auch schon wieder alle vergessen habe, einen jungen Menschen gebeten und der hat es dann drin unter der Überschrift Willkommensspruch. Also Kuttner.de Forum unter Willkommensspruch steht es dann praktisch nochmal. Tach, tach, na? Geht so und selbst muss ja, na denn, Rinja hauen. Dass wir das jetzt vielleicht so als so eine Form von praktisch Begrüßung machen, dass ihr praktisch wirklich wisst, ich bin da und dass ich aber weiß, ihr seid auch da und wir quasi erstmal so eine, wie so Hunde quasi, also abriechen. Kontakt aufnehmen. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, das wäre die Telefonnummer, da könnt ihr jetzt praktisch sofort anrufen und dann aber würde ich euch wirklich bitten, wir können dann danach richtige Gespräche, bla bla bla bla, alles mögliche machen, dass wir jetzt erstmal nur diesen Dialog, wie gesagt, wer ihn nicht hat, kuttner.de, da auf Forum gehen und dann Willkommensspruch. Tag, Tag, na, geht so und selbst muss ja, na denn, Rinja hauen, dass wir diesen Dialog quasi erstmal machen, wie mit alle zu blöd ist, kann sich ja gleich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Tag. Tag. Na? Geht so und selbst? Muss ja. Rinjahauen. Nee, na denn, musst du jetzt sagen, na denn, muss ja. Ja, Mensch, muss ja. Na denn. Rinjahauen. Super, wie heißt denn du? Also das ist jetzt irgendwie quasi, das ist jetzt Freistil. Vorher war Pflicht und jetzt ist Kür. Christian. Wer? Christian, Spitze. Ja. Na, vielleicht haben wir nachher nochmal Gelegenheit, ein bisschen ernsthafter miteinander zu reden, aber erstmal ist es, finde ich, eine ganz schöne, quasi, wie wenn ich als so Hawaii-Mädchen quasi mit Blumen, mit so einem Blumenkranz um den Schultern dich begrüße, oder? Oder wie so eine Russin mit Brot und Salz. Fühlst du dich, ja? Also merkst du aber auch, dass es so ist. Ja. Du fühlst dich hier total willkommen geheißen und lieb gehabt. Einfühlsam begrüßt, das ist doch schön. Genau dem diente der hier auch, wenngleich es natürlich ein bisschen formalisiert und ein bisschen sehr rituell ist, aber so funktioniert es eben, oder? Genau. Also ich meine, man braucht doch so Fixpunkte. Ist doch schön, dass man eh mal im Jahr Geburtstag hat, ist auch schön, dass es trotzdem viele Terror dazu hört, dass es Weihnachten gibt, oder? Genau. Immer mal Weihnachten, Plätzchen backen, Kräuterlikör trinken. Gut, aber wir sprechen uns nachher vielleicht noch, ich muss ja noch andere begrüßen. Vielen Dank erstmal dafür, dass du so verständlich, ein kleiner Ausrutscher, aber naja, der sei dir verziehen, verständnisvoll und warmherzig hier mitgespielt hast. Danke. Tag. Tag. Na? Na, wie geht's so? Nee, du musst nicht na sagen, ich sag doch na. Na, und du musst nur sagen, geht so und selbst. Ja, von der Hüte, okay, nochmal. Ah, wir fangen nochmal an. Oder willst du anfangen? Können wir ummachen. Aber wie? Nee, mach du mal. Tag. Tag. Na? Na? Nee, nicht, ich sag na. Na, wieder nur. Achso, ich muss nein, sagen, Tag. Na? Und na begreifst du als Frage, wie dir so geht. Also na, da, na? Ist quasi die Frage an dich und du antwortest gleich. Sagst nicht auch na, sondern sagst, geht so und selbst. Verstehst du? Ja, also nochmal. Tag. Tag. Na? Geht so und selbst? Muss ja. Und jetzt ist deine Antwort, na denn? Na denn, genau so. Was. Genau, na denn und jetzt sage ich, Rinjahauen. Rinjahauen. Wie heißt denn du? Ich bin der Buschow. Wunderbar, vielleicht haben wir nachher noch die Gelegenheit miteinander zu reden. Erstmal Tschüssikowski, wa? Genau. Tag. Na? Geht's so und selbst? Muss ja. Na denne. Rinjahauen. Spitze. Tag. Tag. Na? Muss ja und selbst? Nein, geht so und selbst. Ich sag muss ja. Oh Mann. Sag mal, da steht's im Netz. Man kann es sich runterladen, ausdrucken, muss eigentlich nur vorlesen. Selbst wenn man das nicht kann, dann hat man jetzt dreimal gehört, könnte quasi lernen. Und aber nein. Das ist eine Rampensau, die jetzt denkt, hier improvisieren zu müssen. Hier ist aber nicht der Ort für Improvisation, sondern hier wird strikt nach Textbuch gearbeitet. Quasi literaturgetreu. Wie bitte? Die Beherrschung meines Fahrzeuges hier schwer zu tun habe, ja? Ja, das ist mir. Wie heißt du? Wer bist du? Ich bin Jan. Jan, pass mal auf, mein lieber Jan, warum mache ich das hier? Dass am Anfang so was wie gute Laune entsteht, dass so eine Nähe, Zärtlichkeit, wir hören irgendwie zusammen, Geborgenheit, ein Gruppengefühl entsteht. Ja, und dann rufen Typen an, die beherrschen die einfachsten Texte nicht und ich fange schon wieder an, mich aufzuregen. Verstehst du jetzt genau diese ganze Absicht, hier eine warme, herzliche, entspannte, so eine zen-buddhistische Yoga-Stimmung zu erzeugen, geht völlig den Bach runter, weil immer wieder Leute, die können sich die einfachsten Worte nicht merken, verstehst du? Ja, jetzt ist die Sendung ist, glaube ich, schon wieder komplett im Arsch. Nee, du Ich wäre verrückt. Also sei, ich bin froh, dass wir ja nicht in Amerika leben. Ansonsten hätte ich jetzt hier wahrscheinlich, würde ich runter in meinen Waffenkeller gehen und dich fragen, auf welchem Parkplatz du stehst. Nee. Und dann würde ich sagen, dreh doch mal die Seitenscheibe runter und schwupp, hättest du eine Ladung Schrot im Gesicht. Ey, also da werden wir beide... Tut mir leid, ich weiß, das bin ich nicht Fan von. Aber das sind dann natürlich Situationen, in denen sowas entsteht. Ja, das tut mir auch irgendwie ganz so leid. Ich wollte jetzt wirklich nicht deine Laune hier irgendwie, Also sagst du doch einfach noch mal mit Tag. Na, okay. Jetzt bin ich aber gespannt, mein lieber Freund. Jetzt hängt die Latte echt hoch. Wenn du das jetzt... wuschig gemacht, ja? So, also warte mal. Natürlich ist ja auch mein Job, dich wuschig zu machen. Ich sage Tag. Ich erkläre dir das jetzt nochmal. Das ist irgendwie einfach ganz einfach. Das ist im Grunde wie, lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Stecke deine Route ein, ich will auch immer artig sein. Kann man doch auch lernen, oder? Naja, das mussten wir lernen. Sonst Naja, und jetzt merkt ihr mal, das hier musst du auch lernen. Ja, los, dann fang nochmal an. Tach. Na? Geht so. Und selbst? Gerade noch die Kurve gekriegt, Baby. Muss ja. Na denn? Rinjaun. Rinjaun. Na siehst du, geht doch. Ja, muss ich denn erst mal schlechte Laune haben, um gute Laune zu kriegen, sag mal? Nee, musst du eigentlich nicht. Aber du musst doch. Das sieht aber verdammt so aus. Nein, du musst doch ein bisschen Rücksicht auf deine Hörerschaft nehmen. Rücksicht auf die Hörerschaft? Alle, nimmt ja die Hörerschaft Rücksicht auf mich? Sag mal, fragt die sich denn, ob es mir hier Spaß macht, ob ich nicht, sagen wir mal, um 22.16 Uhr was Besseres zu tun hätte, zum Beispiel im Bett zu legen, anstatt hier sauer erarbeitete Brötchen mir zu verdienen mit einem Publikum, das es wahrscheinlich eigentlich nicht verdient hat, weil letztendlich eher so eine Form von Perlen vor die Säue werfen ist, wenn du verstehst, was ich meine. Wie bitte? Naja, du redest so undeutlich, ich verstehe dich überhaupt gar nicht. Ich sagte gerade, wer vierstellig auf dem Gehaltszettel haben will, also Fromkomma. Ja? Was, wer will was? Vierstellig wo? Was? Normal. Vierstellig vorm Komma? Sag mal, spinnst du? Verdienst du in deiner Branche so viel? Ich nicht. Ja, aber ich gehe davon aus, dass du so viel verdienst. Ja, na, würde ich aber auch gerne von aussehen. Also da würde ich vielleicht vorschlagen, dass du mal schön hierher kommst, RBB hier aufs Betriebsgelände, dich vorne an der Eingangstür ankettest und für mehr Gehalt für mich protestierst. Du könntest einen Hungerstreik trittst, ich würde nachts kommen und dich hochpeppeln, dass du den Hungerstreik lange durchhältst. Für eine vierstellige Summe vorm Komma, super, würde ich von träumen, mein lieber Scholli, was denkst du denn? Du gehst wahrscheinlich davon aus, dass ich mit dem Chauffeur hierher fahren werde und jetzt so mit Busenmonstern hier im Studio sitze und mir Blut lehnen lasse. Nicht? Nein. Sprechfunk oder Hartz IV. Der Unterschied ist so groß, nicht, kannst du mir glauben. So, bist du jetzt einer von denen, also bei Fritz Beschäftigten, die jetzt nur ganz viel verdienen? Dass ich denn so ungefähr weiß. Also ich meine, wenn ich mich jetzt da ins Tor kette und für mehr Gehalt für dich protestiere. Ja, du musst jetzt nicht für die anderen protestieren, das soll die doch selber machen. Das reicht schon, wenn du für mich protestierst. Hast du noch jemanden, der sich da anketten könnte? Boah, ich müsste mal gucken. Aber ich stelle mir gerade die Frage, ob... Könntest du dir vorstellen, praktisch als Selbstmordattentäter? Nee, war, oder? Das wäre ich dir dann nicht wert. Mal richtig ein bisschen Einsatz? Ach, weißt du, ich meine... Naja, gut, okay, dann lass mal, bleiben wir beim Anketten. Einverstanden, okay, anketten. So, ja, also pass auf, so, wie gesagt, ich lass mich da anketten. Ich stelle mir die Frage, ob es dann nicht so ist, dass die anderen Fritz an die Stelten kommen, mir vielleicht 50 Euro in die Hand drücken und sagen, ey, kannst du für mein finanzielles Vorankommen nicht auch noch ein bisschen protestieren? Naja, hätte ich nichts dagegen. Also wenn du da noch so ein kleiner Nebensverdienst, dass du quasi noch für andere schlecht bezahlte Kollegen noch ein bisschen mithungerst, hätte ich nichts dagegen. Ja. Aber ich fände es irgendwie, sagen wir mal jetzt anständig, dass du vielleicht die ersten zwei Wochen für mich hungerst. Für dich erstmal. Dass es bei mir vorm Komma vierstellig wird. Ja, und wenn dann noch Leute kommen und sich so Trittbrettfahrer, ich meine, dann wollen wir es nicht vorhaben, sind dann Trittbrettfahrer. Eigentlich können die sich selber ihre Hungerstreikenden organisieren. Genau. Ey, jetzt hat der Kuttner geschafft, ey, jetzt kriegt er vierstellig vorm Komma. Ja, genau. Jetzt ist der natürlich, der seit zwei Wochen am Tor angesetzt ist, der sieht natürlich schon schwer ausgenagelt aus. Du sag mal, ich sag dir mal meine E-Mail-Adresse, kuttner@kuttner.de, da könntest du mir dann mal, da kannst du ja nicht für aufkommen, dann würde ich mal ein solides Schloss und eine ordentliche Kette kaufen und dann sprechen wir das mal so im Näheren ab, wann du jetzt hier Hungerstreik, wann du dich hier anketten willst. Naja, für eine wirklich gute Sache. Und dann, dass du vielleicht noch ein Handy, hast du mir deine Handynummer gibst, dass wir uns austauschen können, wenn der Hunger ganz groß ist, dass ich dann nachts heimlich kommen kann und dich hochpeppeln, weil ich habe jetzt auch kein Interesse daran, dass du vertraglich sind 14 Tage Hungerstreik Zeit vereinbart und du krepierst nach 10 Tagen. Ja. Ist ja auch nicht schön, verstehst du? Ja, hab ich ja auch nicht, ist eine Verantwortung. Genau, ja. Genau. Ja, so, super. Aber wir müssen jetzt aber erstmal Schluss machen, Jan. Ey, ja? Wir machen erstmal Schluss und dann bis die Tage. Weil ich meine, auf der einen Seite hast du mir jetzt erstmal zu schlechter Laune verholfen, dann aber in gewisser Weise das dann doch wieder halbwegs gut gemacht und jetzt bin ich eigentlich nur noch, fände ich es nur ganz schön, wenn du jetzt irgendwie dann wirklich hier Hunger streiken würdest. Vierstellig vom Komma, sag mal, wo leben wir denn? Naja, meinetwegen, okay. Ja, wir treten in Kontakt und dann... Ja, okay, genau, Kutner.de. Ja, genau, tschüss. Ja, genau, Rinjahauen, richtig. Tag. Tag. Na? Geht so, und selbst? Muss ja. Na denn? Rinjahauen. Rinjahauen. Mein Lieber, du hast es aber raus. Ja, immer fest. Sag mal, du kommst, glaube ich, irgendwie ganz groß raus. Ich würde gerne, egal, ich würde dich quasi, du bist ja, mir scheinst mir echt ein perfekter Schauspieler zu sein. Ja, danke. Ich bring dich ganz groß raus bei, wer wird Millionär nicht, im offenen Kanal. Ach so. Da sind noch ein paar Plätze frei. Naja, gut. Wer warst du? Wer bist du? Wie heißt du? Kevin. Ja. Haben wir schon mal telefoniert miteinander? Kevin, der Name kommt mir so bekannt vor. Nee. Ja, das hast du was dagegen, weil ich dich Kevin nenne? Ja. Echt? Ja. Verstehe ich. Nee, kannte man den Kevin. Der wurde immer Kevin genannt, unglücklicherweise. Aber im Kindergarten war auch im Osten. Aber die Kindergärtnerin, die haben sich echt, also die haben sich nicht mal einen Spaß draus gemacht. Ich würde mir einen Spaß draus machen, weil Kevin natürlich an Kefi erinnert. Aber die haben echt Kevin gesagt. Trotzdem klar war, dass er Kevin hieß. Gemein, oder? Ja. Ey, ich sag dir, der Osten war hart. Aber nicht nur so. Ich weiß ja nicht, was sie euch dann Sozialkunde beibringen, aber wenn sie euch da den Osten schön reden und sagen so, gut, bei Lenin war irgendwie auch nicht alles schlecht, sag nicht, da hießen Kevins Kevin. Ja. Ja, habt ihr denn schon mal DDR behandelt im Unterricht? Geschichte. In Geschichte? Ja. Und was haben sie, wurde da denn erwähnt, Kevin-Kevin-Tortur? Nee, wir haben jetzt zur Zeit Leben in der DDR. Leben in der DDR? Naja, aber das gehört doch zum Leben in der DDR, aber dass man, wie man gerufen wurde. Wie? War aber nicht, haben wir nicht dran genommen. Wir hatten. Habt ihr Kevin nicht dran genommen? Nee, Was habt ihr da dran genommen? Habt ihr jetzt nur so Mauer und die ganze Scheiße? Aber ich meine, Kevin, das ist doch irgendwie nachvollziehbar, oder? Nee, das ist doch gelebtes Leben. Wir hatten Pittiplatt und so. Pittiplatt? Ja. Und die DDR-Lieder. Hier, das ist natürlich. Warte, ich rufe die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt dein Telefon. Das ist Pittiplatsch übrigens. Also das ist eigentlich Schnatterinchen. 0331 für Potsdam, 7097. Habt ihr Schnatterinchen auch gehabt? Naja, stand mit drauf, ja. Stand nur mit drauf, aber ansonsten ist es dir, ist echt, jetzt ist Schnatterinchen und Pittiplatsch ist hier Geschichtsunterricht? Naja, cool. Oh, ich glaube, die wollen das nur schlecht machen. Die wollen das vergraulen, dass du dein ganzes Leben lang Pittiplatsch und Schnatterinchen hast. Darum haben die das quasi in die Schule aufgenommen. Dabei ist es eigentlich total lässig. Hast du schon mal Pittiplatsch selbst gesehen oder gehört? Ja, früher ganz oft. Oder? Und ist doch cool, oder? Ja, ich finde es. Also hat doch nicht verdient, in der Schule unterrichtet zu werden, im Geschichtsunterricht. Oder? Wenn, dann findest du irgendwie Bravo Titelseite oder sowas. Muss ja nicht immer Tokio Hotel posieren. Könnte ja auch mal Pittiplatsch wieder mal Erwähnung finden, oder? Ja. Ja, aber ich meine, das ist eben die Welt, in der wir leben, können wir beide nichts machen. Das Leben ist hart. Ich danke dir für deinen Anruf. Rinjahauen. Genau, Rinjahauen. Tag. Tag, wie geht's? Nee, nicht wie geht's. Oh, jetzt hör doch mal auf, sag mal. Jetzt haben wir es hier aber 5-mal gemacht. Inzwischen sollte sich darum gesprochen haben, wie es funktioniert. Ach, Dr. Kuttner. Mensch. Wie geht's dir? Was soll denn das jetzt? Du bringst mich hier voll aus dem Konzept. Ich versuche jetzt hier eigentlich nur Stallwärme herzustellen. Ich habe gerade darüber gehört, wie ihr euch über Pittiplatsch unterhalten habt. Ey, ich fand das als kleines Kind immer richtig geil. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 25. Naja, das ist auch heute immer noch richtig geil. Ja, vor allen Dingen. Wobei geil ist jetzt, glaube ich, nicht ganz der Begriff, um Pittiplatsch halbwegs gerecht zu werden, aber schon lässig, sagen wir mal. Souverän, ja. Cool. Kennst du denn die alle da von Pittiplatz hier? Moppi und Borste und diese. Naja, und Schnatterinchen und Herr Fuchs und Frau Elster und so. Na, logisch. Na, Borste, den fand ich immer geil. Borste. Aber darüber wollte ich jetzt eigentlich ja nicht reden, sondern wir müssen ja, ich weiß jetzt ja nicht, also wir müssen jetzt erstmal, aber Tag, na, jetzt, wie jetzt denn so und selbst, muss ja na denn Rinjahauen, das hast du jetzt noch nicht so richtig. Nee. Na, dann lernt mal und übtet mal, dass wir vielleicht am nächsten Mal ein so quasi ritualisiertes Gespräch führen können. Ja, aber auch noch was jetzt... nochmal anbieten. Was denn? Ich habe vor 2 Wochen mit meinem Ken-Cousin bei dir in einer Show telefoniert. Und wir wollten dir das doch nochmal anbieten. Was denn anbieten? Bruck. Na, das nach war Bruck? Die Bundeswehrkaserne. Hör auf, die Brückstücke, wa? Genau so sieht's bist aus. Warst du Brücker? Nee. Ja, ich war... Aber du warst jetzt nicht der Brückstückerzähler. Nee, das war... Kennst du denn Brückstücke? Nee, also... Gut aussehende, rumstrolchende junge Frauen, die aus Brück stammen. Naja, das gibt's so eigentlich. Und da offensichtlich in einem spezifischen Männerunterschuss leiden und von daher gerne nach Potsdam fahren, um sich da als Brückstück bewundern zu lassen. Ja, ganz genau. Ja? Weil die Männer in Brück wahrscheinlich irgendwie alle ein bisschen sind. Und du bist der Mann aus Brück, nehme ich an. Ja. Ja, scheiße, oder? Hast du nicht scheiße, Wie bitte? Jetzt zeig mir, glaube ich, selber. Jetzt hast du dich geoutet, jetzt hast du voll in die Pfanne und kann ich ohne dafür. Ist ja nicht so, dass ich dich in die Scheiße reite, sondern du bist praktisch selber geritten, ich stehe am Rande, schaue zu und überlege, wie kommst du da wieder raus, aber glaub mir, du kommst da nicht so ohne weiteres raus. Glaube ich auch. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss. Naja, vielleicht reden wir nachher nochmal richtig. Tag! Tag! Na? Geht so. Und selbst? Muss ja! Na denn? Rinjaun! Super, ist doch wunderbar, dass mal so ein Dialog klappt. Echt, ich danke dir sehr. Ey, hier ist Liv. Warte mal, lass mal noch ein bisschen reden. Ganz schnell. Aber wir können ja jetzt, kommen gleich irgendwie Nachrichten und so weiter, aber wir können ja dann hinterher reden, weil ich eigentlich im Grunde so richtig ein Thema vorbereitet habe, was meine Stärke eigentlich nicht ist, aber darüber würde ich dann ja reden, da muss ich das aber praktisch auch einführen. Ja. Worüber würdest du denn jetzt reden wollen? Naja, stell doch irgendwas. Siehst du, aber darüber würde ich gerade ja nicht reden wollen. Das ist jetzt irgendwie so ein Thema, was mir total fremd ist. Da habe ich auch überhaupt keine Ahnung, keine Beziehung zu, interessiert mich nicht, verstehst du? Ja. Und da bin ich dann ganz schwer zum Reden zu bringen. Das heißt, in so einen Fällen rede ich dann natürlich ganz viel, aber eigentlich in einer Art und Weise, die nur zeigen soll, dass ich praktisch keine Lust habe zu reden. Also das ist jetzt ein doppelbödiges Reden praktisch. Ja. Du hörst mich reden, hörst dabei aber, eigentlich will er nicht reden und dann, aber will er nicht reden, aber redet dabei jetzt gewissermaßen so viel, dass dieses Gefühl von er will nicht reden sich nochmal extrem verdichtet. Und dass vor allem der andere nicht zu Wort kommt, das ist ganz wichtig. Weil wenn der erstmal anfängt zu quatschen, dann ist irgendwie alles am Ende, dann kann man irgendwie Schluss machen, nach Hause gehen, die Schrotflinte in den Kopf stecken. Ja, und sich so little bit Kurt Cobain fühlen. Ich habe eine kleine Frage an dich. Na, frag doch mal, aber ganz schnell. Ja, du warst ein bisschen vor kurzem im Forum. Hast du mal geguckt, und zwar, da war so ein Eintrag, neue Kuttner-Seite mit Mitschnitten. Irgendwie da. Hab ich gesehen, genau. Wie findest du das? Ja, super. Machst du das? Ja. Na, spitze. Ja. Dann mach mal schön weiter. Ja. Also. Und immer schön ordentlich und darauf achten, wie die Sendung heißt. Thema der Sendung ist. Ja, ich weiß, die Tabellen werde ich mittlerweile dann auch nachfüllen, aber derzeit habe ich nicht die Zeit. Gut, okay. Also kann ich dann drin bleiben bis nach den Nachrichten? Damit er da richtig reden kann, oder zum Thema? Nee, ich würde das Thema ansagen und dann rufst du einfach nochmal an und dann kriegen wir das irgendwie, okay? Gut, dann grüße ich Alexandra, ja? Wen? Ach, vergiss es. Genau, zumal hier nicht gegrüßt wird in der Sendung. So, jetzt müssen wir erstmal Musik hören und jetzt hören wir mal eine Musik, die heißt doch Musik. Das finde ich irgendwie ganz gut, also wenn sich irgendwie Musik quasi selbst erklärt, ist eine japanische Band aus den frühen 80er Jahren. Die heißt Normal Brain und der Song, den wir jetzt, ist jetzt falsch, welcher ist denn? Achso, ja, und der Song, den wir jetzt hören, der heißt, naja, muss ich praktisch, also jetzt nochmal, weil dann immer wieder beschweren, wie hieß denn die Musik, die du da gespielt hast, warum kannst du keine Playlist machen? Kann ich nicht machen. Entweder ihr hört jetzt zu, achtet ein bisschen darauf, findet die Musik dufte und schafftet auch euch den Namen einer Band und eines Songs vorher zu merken und nicht erst hinterher zu machen, das war ja tolle Musik, wie hießen die jetzt? Warum sagt er das nicht nochmal? Das ist einfach eben auch eine Vertrauenssache. Dass ihr auch praktisch merkt, wahrscheinlich wird das jetzt irgendwie eine ganz schöne Musik. Ich werde mir mal vorsichtshalber vorher den Bandnamen und den Songnamen merken. Den Songnamen, der ist recht leicht zu merken. Der heißt Musik. Und die Band heißt Normal Brain Early Reduktionslab-Japaner 1981. Normal Brain. Und die Platte heißt Ready Made. Und wo ist denn jetzt hier die Taste? Hier ist die Taste und hier kommt's. That is correct. Now spell McFlop. Ton läuft, Kamera läuft und Action. Bernd, ich verlasse dich. Hast du einen anderen? Ja. Wie kannst du mir das antun? Ich liebe ihn. Tolle Story, super Dialoge, ein Handy mit Kamera. Das ist alles, was du brauchst. Wenn du mit deinem Handy kurze Filme aufnehmen kannst, bist du genau der Richtige für das Mobile Film Festival. Schnapp dein Handy, dreh einen einminütigen Film und schick ihn bis zum 27. April an www.mobilefilmfestival.com. Gewinne den Publikumspreis und 1000 Euro. Die große Preisverleihung findet am 24. Mai im Roten Salon der Volksbühne statt. Das Mobile Film Festival. Ein Handy, eine Minute, ein Film. Und? Fritz. Und das hört man. 23.34 Uhr. Ich darf dich korrigieren. Fritz. Info. 22.34 Uhr. 22.34 Uhr mit Korrektor Gerald Kötter-Heinrich. Naja, man muss ja auch mal drauf achten, wie spät es ist. Jetzt schickst du möglicherweise Menschen ins Bett, die eigentlich noch eine Stunde wach bleiben dürfen. Das ist doch so. Ja, aber es ist doch mal ganz schön, wenn die mal ein Stündchen mehr schlafen. Ja. Findest du nicht, dass die Jugend sowieso verkommt? Die bleiben da viel zu lange auf Kicken, viel zu viel RTL und Pro7, nehmen viel zu viel Drogen. Ja, du hast den vollen Einblick mit Jugend. Du kennst Hunderttausende von jungen Menschen. Schlafen. Ich bin da leider nicht so bewandert. Und was wird mal aus ihnen, wenn du aus ihnen wird? Weiß ich so, wird was oder du im seltensten Fall. Oder, ja. Ach so, oder sowas. Ja, ja. Verstehe. Gerald, ja, okay. Bin ich jetzt dran? Jetzt mach mal, wir sind jetzt seriös, sonst okay. Nehmen die uns die Nachrichten nicht ab. Verstehe. Die sind nicht ernst. Mhm, ich denk, die hast du alles ausgedacht und vielleicht eben getrunken darüber. Nee, ich lese einfach, was ja, da ja, steht. Ja, ja, ganz ja, ernst. Die sind doch nicht von mir geschrieben, sondern die sind richtig. Ja, auf jeden Fall. Die Gülden sogar noch in einer Stunde. Die Gülden, sondern die Gülden. Ja, gut, ja. Okay, ja. Ja, ich höre interessiert zu. Ja, danke. Ist was für mich dabei? Ja, ich hoffe. Na gut, okay. Gut. Das Bundeskartellamt will aufklären, ob am deutschen Strommarkt Preise künstlich nach oben getrieben werden. Dem Verdacht des Marktmissbrauchs müsse nachgegangen werden und man werde die EU-Kommission bei ihren Ermittlungen unterstützen, sagte Kartellamtschef Böge der Financial Times Deutschland. Die Behörde führe aber kein eigenes Verfahren durch. Dadurch bedürfe es belastbarer Beweise, sagte Böge. Die Linksfraktion will gegen den Einsatz deutscher Tornados in Afghanistan vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Das berichten mehrere Zeitungen in ihrer morgigen Ausgabe. Der Tornado-Einsatz führe zu einer stillschweigenden und unzulässigen Veränderung des NATO-Vertrags, so die Begründung. Sollte der Antrag angenommen werden, muss die Bundesregierung mit der Verlegung warten, bis das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden hat. Der Medienkonzern Viacom hat das Internetportal YouTube auf eine Milliarde Dollar Schadensersatz verklagt. Viacom wirft YouTube und dem Mutterkonzern Google Urheberrechtsverletzung vor. Rund 160.000 Videoclips, die auf den Kabelsendern von Viacom, wie zum Beispiel MTV, laufen, seien unrechtmäßig ins Netz gestellt worden. In der Berliner Wohnung eines vorbestraften Sexualstraftäters sind zwei vermisste Jungen entdeckt worden. Der 11-Jährige und sein 12-jähriger Freund waren am Freitag in Sachsen ausgerissen und hatten den 28-jährigen Berliner im Zug kennengelernt. Fahnder riefen auf dem Handy eines der Jungen an und konnten die Kinder aus der Wohnung holen. Für die Eisbären Berlin ist die Saison in der deutschen Eishockeyliga vorzeitig beendet. Die Eisbären, die waren Meister, ne, haben das entscheidende Spiel zum Einzug ins Playoff-Viertelfinale in Frankfurt 6:0 verloren, sind also raus. Wetter. Die Nacht bleibt gering bewölkt und trocken. Die Temperatur sinkt auf 6 bis 2 Grad. Morgen ist es heiter bis wolkig, aber nicht mehr ganz so mild wie heute. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz A10, nördlicher Berliner Ring, Dreieck Havelland Richtung Dreieck Schwanebeck. Vorsicht, bitte zwischen Mühlenbeck und Dreieck Pankow. Hier steht ein unbeleuchtetes Auto, der rechte Fahrstreifen ist blockiert. Und A12, Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Müllrose und Frankfurt-Oder West ist der rechte Fahrstreifen nach einem Unfall gesperrt. Ansonsten gute Fahrt für euch. Fritz ist eine Produktion des RBB. Blue Moon. Falscher Regler. Ist das peinlich? Hoffentlich hat kein Kollege zugehört. train is moving on, on the way to Bombay. The sky is white and clear, and everyone can hear the sound of the train to Bombay. The sky is white and clear, and everyone can hear the sound of the train to Bombay. Twitter, I love you, on the way to Bombay. The sun is shining here, my happiness is near, in the heart of Bombay. The sun is shining here, my happiness is near, in the heart of Bombay. So, das war ein Orient Express mit Way to Bombay, Way to Bombay, Train to Bombay, Train to Bombay, Orient Express, Train to Bombay, eine Band, die eigentlich aus Europa stammt, dann nach Amerika gegangen ist und eine Platte gemacht hat, die hieß dann auch Orient Express, die Band hieß Orient Express, die Platte hieß Orient Express, die ziemlich dufte ist. Ich finde, klar, Kinder, kann ich euch hier auch einen Waschzettel von einer Plattenfirma vorlesen, aber sagen wir mal, die Ansage aus Europa und dann nach Amerika gegangen, eine Platte macht, die genauso hier heißt wie die Band und dann, dass sie dufte ist, was will man eigentlich mehr? Das ist irgendwie das, was ich mir eigentlich unter einer souveränen, von der, durch Persönlichkeitsauthentizität gestützte Musikmoderation vorstelle. Orient Express, eine Band, die eigentlich aus Europa gekommen ist, dann nach Amerika gegangen ist, da eine Platte gemacht hat, die hieß genauso wie die Band. Orient Express, das alles im Jahr 1969 und der fünfte Track, den wir eben gehört haben, heißt Train to Bombay, ein Trackname, den man dem Anhören des Tracks durchaus selbst entnehmen konnte. Jetzt gewissermaßen aber intelligente Hörerschaft vorausgesetzt. Und davon gehe ich eigentlich aus. Insofern war es jetzt irgendwie völlig überflüssig, was ich hier gesagt habe. Nichtsdestotrotz war es wahrscheinlich aber auch nicht falsch, dass ich gesagt habe. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt würde ich da gerne mal sagen, was das Thema des heutigen Abends eigentlich sein soll. Wäre im Grunde die Frage, eine Frage, die mich auch immer innerlich hin und her, also umtreibt und hin und her reißt und die ich so einfach nicht beantworten könnte. Und umso mehr würden mich eure Antworten interessieren, nämlich die Frage, ob ihr oder vielleicht auch in welchen, zu welchen Gelegenheiten oder in welchen Situationen. Aber ob ihr grundsätzlich auf die Frage antworten könnt oder nicht, ob ihr tendenziell eher Einzelmenschen seid oder eher Gruppenmenschen. Was überwiegt jetzt gewissermaßen in eurem Traumenergie-Vorstellungshaushalt, lieber irgendwie eher alleine zu sein oder lieber in so einem Gruppenzusammenhang zu sein? Das wechselt natürlich ab und ein Kinder will nur in einer Gruppe sein und ein Kinder will nur alleine sein. Aber es gibt ja vielleicht doch so grundsätzliche, was so das Leben, das Arbeiten, diese so eine Vorstellung von Sein irgendwie betrifft. Wäre da so eine schöne Vorstellung für euch tendenziell eher allein oder tendenziell eher in einer Gruppe? Und ich will jetzt vielleicht nochmal mit einem Song, den ich eigentlich irgendwie auch total prima finde, von dem ich auch nicht weiß, ob ich mich mit dem jetzt hundertprozentig identifizieren wollte, mit einem frühen, ich glaube schon 10 Jahre alten, von der ersten Platte stammenden Song von Tokotronic einleiten, der das Problem eigentlich ganz schön und dann auch musikalisch nochmal reell umgesetzt beschreibt. Der Song heißt, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Insofern wäre meine Frage heute an euch, möchtet ihr, würdet ihr, wärt ihr gerne Teil einer Jugendbewegung oder seid ihr froh, dass ihr es nicht seid, wolltet ihr es auch lieber nicht sein? Die Frage stellen euch jetzt erst jetzt musikalisch und da hört mal genau hin, vielleicht auch in diese, wir müssen wieder in den Proberaum, hört mal genau hin, weil da ist, glaube ich, schon irgendwie auch so eine Widerspruchsantwort drinne verborgen. Die stellt euch erst jetzt Tokotronic und danach würde ich euch sie dann auch noch mal stellen. Hier kommen Tokotronic. Falsch! Hier kommt Tokotronic. Ich bin's auf euch, Gott. Tokotronic von ihrer furiosen ersten CD, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Das wäre ansatzweise auch das Thema des heutigen Abends. Wer von euch möchte Teil einer Jugendbewegung sein? Wer eher nicht? Wer ist lieber eher Einzelgänger? Wer sehnt sich nach einer Gruppe, einem Team, einem Kollektiv, einem Haufen, einer Gang oder wie man es auch nennen will? Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Christian. Hallo, Christian. Ja. Von wo aus rufst du an? Aus Fredersdorf. Fredersdorf, wo ist denn das schon wieder? Ich bin der, der schon mal bei dir war, der schon mal im Studio war. Ach so, echt? Ja. Mit Mutti und Klemmbruder oder großen Bruder? Genau. Nee, mit Klemmbruder. Mit dem Klemmbruder, der sich da einen Euro verdient hat, den ihr jetzt an die Wand, in eurem Kinderzimmer an die Wand genagelt habt, oder was? Naja. Naja. So, Christoph. Christian. Ich wollte dich mal was fragen. Eigentlich sind ja die Spielregeln der Sendung die, dass ich eigentlich was fragen wollte. Ja, warte mal. Ich wollte dich fragen, du armer Mensch, würdest du jetzt nicht viel lieber im Bett liegen und so dein Geld verdienen? Wolltest du doch mal hören von irgendjemandem? Ja, genau. Ich würde jetzt viel lieber im Bett liegen und so weiter. Wobei ich jetzt mir auch schwer vorstellen kann, dass ich allein durch eine sicher wahrscheinlich durchaus attraktive und qualifizierte Bettlägerigkeit in der Lage wäre, Geld zu verdienen. Aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, wenn es dir mal unterkommt, dass irgendwo Bettläger gesucht werden, die gut bezahlt werden wollen, dann sag mir Bescheid. Ja, aber ich könnte für dich streiken. Oh, Hungerstreik? Ja. Nee, jetzt weiß ich aber auch nicht, ob ich irgendwie so viel Ketten und Schlösser... Die haben ja selber Ketten und Schlösser. Ja. Na, dann fände ich es praktisch ganz schön, wenn ihr euch hier vorne ans RBB-Tor praktisch ankettet und dafür streikt, dass ich eine vierstellige Summe vorm Komma verdiene. Super, dann komme ich nächsten Dienstag. Mensch, jetzt hör auf! Jetzt wenn... Das ist ja immer diese... Darf man bei jungen Menschen ironisch sein? Nein, die nehmen das alle total ernst, oder? Ja, oder? Wenn ich jetzt sage, Christian, hör mir zu. Christian, steh auf. Christian, geh ganz langsam durchs Kinderzimmer, zieh die Gardine zur Seite, öffne das Fenster, stell dich aufs Fensterbrett. Christian, hier spreche ich. Christian, spring! Dann würdest du es wahrscheinlich machen. Christian, bist du noch da? Ja. Oh, da bin ich ja jetzt auch wieder erleichtert, dass ich jetzt doch nicht eine derart charismatische Ausstrahlung gehabt habe, dass du jetzt schon praktisch losmarschiert bist. Mhm. Aber wobei das andererseits mit dem Streik will mir schon irgendwie durchaus berechtigt und einleuchtend erscheinen. Zumal ja jetzt auch die IG Metall will ja auch 6,5% mehr. War das IG Metall oder IG Chemie oder was? Weiß ich auch nicht. Ich sehe da nicht so durch. Wie viel Taschengeld hast denn du? Wenig. Nee, wie? Ich habe nicht gefragt. Ja, wenig habe ich selber. Euro. Warte, Monat, Woche, Tag? Monat. Ja. Im Moment? Monat. Im Monat. Genau. Und meinst du, das würde was bringen, wenn ich mich bei euch zum Beispiel ankette und vielleicht Hungerstreike, dass du dann vielleicht, ob deine Mutti dann bereit wäre, dir 12 Euro im Monat zu zahlen? Ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Nee. Aber wenn du nicht weißt. Ansonsten, wenn du jetzt Ja gesagt hättest, wäre ich sofort, hätte ich mich morgen angekettet. Aber dadurch, dass du sagst, auf so unsichere Geschäfte kann ich mich, Streikgeschichten kann ich mich praktisch nicht einlassen. Aber du siehst, die prinzipielle Bereitschaft meinerseits wäre eigentlich vorhanden gewesen. Denkst du, dass das RBB dir was bezahlen würde, wenn ich mich jetzt da anketten würde? Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn sich einer ankettet, ist ein bisschen blöde. Es müssten schon so, sagen wir mal, 100 sein. 100. Ja, dass sie praktisch, dass sie praktisch nicht mehr, dass ja so der normale Sendebetrieb sich durchaus gestört fühlen kann. Mhm. Weil wäre ja ganz schön, also einfach 100 angekettete Jugendliche, die Hunger streiken, wäre schon im Grunde fast egal, wofür die streiken. Das wäre aber, finde ich, eine eindrückliche Aktion, die erstmal schon ganz schön ist. Also das wäre schon im Grunde, wie Tokotronic eben gesungen hat, das wäre sowas jugendbewegungsmäßig. Wobei da geht's ja dann letztendlich ja nicht darum, was gefordert wird, sondern geht darum, dass gefordert wird und dass es relativ viele junge Menschen sind, oder? Ja, aber so viel kriegt man erstmal zusammen. Naja, das ist natürlich irgendwie schwierig. Ja, verstehe ich schon. Insofern müssen wir das jetzt wahrscheinlich erstmal die Revolution auf Donnerstag verschieben. Auf Donnerstag? Naja, oder auf Freitag oder auf Mai. Auf Mai? Oder weiß ich jetzt auch nicht genau, aber du verstehst, was ich meine. Also ich meine, das will geplant sein. Genau. Oder? Genau. Jetzt muss ich quasi das illegale Gebietskomitee muss ich erstmal etablieren. Anfangen zu arbeiten, Netzwerke bilden und dann sagen, ey, wir sind 100 Leute, jetzt können wir Hungerstreik machen. Ja, wir sind so satt, jetzt müssen wir erstmal hungern. Das müssen wir auch machen. Ja, und dann aber natürlich eben mit einem irgendwie politischen Maß einer Forderung, wobei eine der mir sympathischsten Forderungen wäre natürlich eine vierstellige Summe vom Komma. Wobei, vierstellig ist schon ganz schön viele, oder? Naja, aber ich meine, jetzt sieht man die so an. Wie alt bist du? 16? 14? 14. Genau. Ja. Naja, du kannst dir vorstellen, dass ich nicht mehr 14 bin. Ich kann mir vorstellen. Ja. Und da nimmt man dann irgendwie, hat man ein anderes Verhältnis zur Vierstelligkeit, was Geldsummen betrifft. Also als 14-Jähriger. Ja, ja. Ja. Also nicht, dass ich jetzt hier gierig erscheine. Den würde ich auch nicht wollen. Nee, wobei, warum anders als so nicht? Ja, oder? Klar. Muss ja der Arsch sein. Bin genau. Ich jetzt zur Not, klar, meinetwegen, wenn es keiner sein will. Ey, wer will denn hier in der Runde Arsch sein? Okay, melde ich mich. Das ist dann einfach auch wieder meinem Charakter geschuldet praktisch. Also nicht, dass ich Arsch wäre, sondern aber wenn keiner sein will, dann mache ich jetzt zur Not. Muss das Arsch sein. So ganz schön, oder? Ja. Christian, ich danke dir für deinen Anruf. Bitte. Bist du denn jetzt eher Einzelgänger oder eher Gruppentier? Suchst du jetzt gewissermaßen auch Stallwärme oder denkst du, der Einzelne ist stark allein? Oder wie heißt das? Heißt das so? Wie heißt das? Ich weiß es nicht. Naja, ist klar, dass du das nie weißt, aber war jetzt auch nur so eine rhetorische Frage. Wie heißt das denn? Weiß ich auch nicht. Naja, was uns nicht umbringt, macht mich stärker. Das ist jetzt wieder Nietzsche. Ja. Nietzsche, aber der Einzelne ist Dings allein. Von wem ist denn der Spruch und wie heißt denn der? Hoffentlich ist es kein Nazi-Spruch, mein lieber Scholli. Nicht, dass ich jetzt hier wieder irgendwie total blöde zitiere. Oh, und die Jugend wieder verdorben wird. Ja. Wenn wir nicht wissen, dann können wir ja nicht verdorben werden. Das wissen, natürlich, klar kann man, also unwissend blöd sein ist ja durchaus verbreitet. Unwissend ist ja nicht blöd. Nee, aber unwissend blöd sein. Das gibt natürlich ein wissendes Blödsein und ein unwissendes Blödsein. Verstehst du? Und dann gibt es unwissendes klug sein und wissendes klug sein. Genau. Und man weiß ja nicht, sympathisch sind natürlich die, die unwissend klug sind. Und die, die wissend klug sind, unterscheiden sich dann auch in Arschlöcher und Angeber und Arrogante und aber eben auch in nette Typen. In Weise quasi. Genau. Die, wenn man ihnen eine Frage stellt, immer na ja sagen und damit ihre Weisheit quasi unterbereicht. Na ja, oder eigentlich ja so. Naja, ist doch irgendwie echt die Also wenn man richtig klug ist, dann kann man eigentlich zu jeder Frage nur naja sagen. Dann kann man nicht mehr ja oder nein sagen, weil man dann auch immer das Gegenteil denken kann und will und muss. Verstehst du, was ich meine? Genau. Verstehst du wahrscheinlich nicht, bist aber ein junger Mensch, merkt ihr das, schreibt ihr das auf, später wirst du mit dem Satz mal richtig dicke rauskommen und was anfangen können. Hoffe ich mal. Ja, hört dann Mutti zu. Im Moment noch nicht, ne. Ah, ja, jetzt wäre gerade schön gewesen, weil dann hätte Mutti sich das wenigstens merken können und hätte es dir morgen nochmal sagen können. Schreibe da einfach in Nein, Internet ich schreibe nicht nochmal rein. wobei das beruht eigentlich auf mir dich. Scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Naja, gut, wenn es mir noch einfällt, sag's nochmal und dann passt du aber bitte auf und merkst ja das, okay? Ja, wann soll ich denn aufpassen? Ich kann Na jetzt zuhören! Ich kann doch nur bis 11 hören. Naja, sind noch 3 Minuten. Naja, dann höre ich halt noch bis halb 12. Naja, siehst du, dann sind es noch 33 Minuten. Vielleicht schaff ich es in der Zwischenzeit, das nochmal zu sagen. Na, hoffentlich. Okay, tschüss. Tschüss. Hallo. Hi. Wer bist denn du? Na, Jakob. Jakob? Ja. Ja. Tag. Tag. Abend. Na, Abend. Sag mal, du hast es ja aber echt auch raus, in Gespräch in Young zu bringen. Mein lieber Scholli, du wirst wahrscheinlich keinen Mangel an Freunden und Freundinnen haben, oder? Du wirst wahrscheinlich extrem beliebt sein, weil du einfach sofort jemanden in ein Gespräch verwickeln kannst, ein interessantes Gespräch, irgendwie die Aufmerksamkeit hast, zuzuhören, was Leute dir erzählen und aber auch die richtigen Fragen stellst, dass die irgendwie die Gelegenheit haben, das endlich mal zu sagen, was sie schon immer mal sagen wollten, oder? Ja. Wie heißt du? Jakob. Ja. Naja, es gibt Schlimmeres, wa? Boah, ja, habe ich jetzt nur so hingerotzt. Das sind so Sätze, so Kommunikationsversatzstücke. Das kann man eigentlich immer sagen, gibt Schlimmeres. Wenn man jetzt nicht genau weiß, was man sagen soll, dann kann man sagen, gibt Schlimmeres. Du kannst mir, also zum Beispiel, stell mir irgendeine Frage und ich antworte ehrlich und wenn du dann sagst, gibt Schlimmeres, funktioniert irgendwie. Stell mal irgendeine Frage. Oh, sag mal, nicht mal eine Frage stellen können. Frag doch mal was. Wie geht's jetzt? Naja, geht so. Und jetzt kannst du sagen, gibt's Schlimmeres. Genau, und funktioniert doch, oder? Schon sind wir in einem Gespräch. Perfekt, genau. Das ist, also von daher kann man, glaube ich, in der Sendung relativ viel lernen. Man muss sich bloß 3 Fragen rausschreiben, 5 Antworten und ist sofort hat man die Chance, quasi überall mit jedem immer ein halbwegs Gespräch führen zu können. Wenn es auf einmal passieren sollte, dass, sagen wir mal, weiß ich, wen findest du total toll? Letztens Moment ganz toll. Wen? Lev, der hat vorhin auch noch... Lev, wenn Lev vorbeikommt, könntest du sofort ein schönes Gespräch mit ihm führen. Ja. Ja. Bist du denn jetzt, warum hast du denn jetzt angerufen? Nur um mich selber am Radio zu hören? Oder wolltest du jetzt tatsächlich was zu meinem Thema? Ich möchte Teil einer Jugend beitragen. Zu dieser Fragestellung Gruppentier-Einzelgänger. Ich wusste ehrlich eigentlich gesagt gar nicht, was ja, du Thema weißt war. Natürlich nicht, was Thema ist. Das interessiert dich im Grunde auch ein Dreck. Dir reicht's eigentlich, wenn du nachts mal angerufen hast und dann morgen das Gefühl hast, dass du erst einmal angerufen hast, oder? Mm. Ja, so kann man es schon sagen. Aber ja, du könntest jetzt auch, du musst nicht ja sagen, du sag einfach, es gibt Schlimmeres. Ja, es gibt Schlimmeres. Dann würde ich dir beipflichten, recht hast du. Tschüss. Tschüss, Gunnar. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Sag mal, bist du im weiten Sinne nicht, was man sich heutzutage unter einer Frau vorstellt? Oh, wie bitte? Ja, ich könnte auch, hallo? Jetzt ist sie weg. Ist das, lag das jetzt an meiner unverschämten Frage? Oder ist es wirklich eine extrem schüchterne junge Frau? Oder ist praktisch nur die Telefonleitung zusammengebrochen? Aber ich lasse nicht, also wenn schon mal eine Frau anruft, dann will ich jetzt auch nicht nach... Hallo? Dann will ich mal quasi Kreide fressen, mich... Oh, jetzt ist sie weg. Ist das gemein? Ist das gemein? Hallo, wer ist denn da? Hey, hi, hier ist wieder Lev. Lev! Ja, Entschuldigung, dass ich dann grüßen musste, aber ich stand unter Druck. Ja, wieso standest du unter Druck? Hat dir jemand den Arm gedrückt, umgedreht und gesagt, wenn du nicht grüßt, dann breche ich ihn dir? Nicht direkt, aber naja, egal. Ja, also psychologisch. Ja. Lev, sag mal, warst du denn jetzt ein Russe oder nicht Russe? Ja, aber komm. Du bist so im weiten Sinne Russe. Mann, ja. Aber konntest nicht mehr. Naja, ich frage nur deswegen, nein, der Name deutet darauf hin, und weil ich mich natürlich immer interessiert. Und weil ich ja selber so irre russophil bin. Das merkt man. Wieso merkt man das denn? Naja, du sprichst fast immer so darüber. Naja, weil ich das total toll finde. Weil ich es auch total schade finde, dass zum Beispiel viel zu wenig Türken anrufen. Türken, Russen, Polen. Ja, zum Beispiel, lass mal die Sendung einfach ein bisschen... Nee, wieso, was heißt denn jetzt danke? Bist du jetzt etwa beleidigt? Dann kriegst du aber gleich in den Nein, Knall. Das nicht, das ich sage nur, nee, lass mal einfach ein bisschen was von dieser Stimmung, die ja durchaus herrscht, irgendwie mitkriegt. Weil es ist jetzt hier irgendwie... Ich mach da hier keine arische Sendung. Sondern dass es mal so ein bisschen durcheinander geht. Von daher immer schön Türkenpop gespielt... Immer wenn mir was Polnisches in die Hand kommt, wird es auch sofort im Radio eingesetzt. Und jetzt bin ich gerade wieder dabei beschäftigt, einen schönen russischen Song rauszu. Ey, nee, bitte heute. Na, wieso denn? Bitte heute nicht. Natürlich, du bist der Russe. Ach so, du bist ja der, der jetzt von der russischen Kultur überhaupt ja keine Ahnung hatte, genau, oder? Der jetzt durch mich erst wieder russifiziert werden musste. Konntest du denn noch wenigstens, konntest du noch ein bisschen russisch? Konntest du noch russisch? Kannst du russisch? Ich kann's immer noch, ja. Ja? Was heißt denn Achota na Volkov? Wiederhole mal kurz, ein bisschen langsamer. Achota na Volkov. Jagd nach den Wölfen. Genau, super, du kannst Russisch. Ja. Und was heißt Pagonia? Nochmal kurz. Pagonia. Naja, ich würde Jagd sagen. Jagd? Nee, Achota war doch Jagd, denke ich. Ich habe jetzt hier gerade eine Platte vor mir, wo alle Titel russisch sind. Und ich weiß immer nicht genau, was die bedeuten. Und jetzt dachte ich mir, ist es praktisch, wirst du mal nützlich hier mit dem Unangenehmen verbinden, unterhältst du dich mit Lev und lässt dir gleichzeitig mal die Songtitel übersetzen und kannst dann das nächste Mal total anheben. Ach, Horta Novel Kopf, das ist Wolfsjagd, heißt mäßig alleine. Ja. Aber was heißt denn jetzt Pagonia? Pagonia, die Rennerei. Rennerei? Ja, also Moment, Gonka wäre Rennen, dementsprechend, ja, das ist so eine Art Rennen, also irgendjemand rennt vor jemandem weg. Pagonia. Ja. Rennerei. Ich weiß nicht, wenn ich das richtig... Ich schreibe mir das jetzt mal in. Was heißt denn Spasitje Nashi Dushi? Danke vom Herzen oder danke aus der Seele oder sowas. Herzlichen Dank praktisch. Ja, aber halt anders ausgedrückt, ja. Ja, gut. Und was heißt Korabli Pastoyat? Korabli Pastoyat? Was heißt denn Wurst auf Russisch? Kolbasa. Kolbasa, genau, hat gleich wieder verwechselt. Korabli Pastoyat, ja? Schiffe bauen, weil Korabli ist Schiff. Und ja, und Iloschatsjana Kurs und auf Kurs halten, oder was? Höchstwahrscheinlich. Nee, nicht höchstwahrscheinlich. Ja, wiederhole mal kurz ein bisschen langsamer. Ne? Iloschatsjana Kurs. Ja, und legt auf den Kurs, ja. Und auf Kurs bringen. Genau. Aha. Guck mal, ist das praktisch der Anruf mit dir? Mhm. Und aus Kurs bringen. Und Posteschenie Muse? Die Musen posteschenisieren heißt es wahrscheinlich. Was heißt denn Posteschenie Muse? Nee, die Posteschenischen Musen. Ja, wiederhole mal ein bisschen langsamer. Posteschenie Muse. Muse sind wahrscheinlich die Musen. Könnte sein. Ja, und Posteschenie? Kann ich jetzt nicht erkennen, also. Und was heißt denn Komnata ler Umelvania? Das hängt bei mir zu Hause an der Wand. Zimmer, und ich, Zimmer für irgendwas. Ja, aber für was denn genau? Na, Komnata weiß ich selber. Ler Umelvania. Das hängt bei mir zu Hause an der Wand und ich weiß immer nicht, was das bedeutet. Naja, es könnte was. Umelvania kommt wahrscheinlich von Umelvatsch. Das heißt, könnte was mit Basel zu tun haben, aber ich kann es nicht genau erkennen dort. Also wegen der Aussprache, aber... Was heißt wegen der Aussprache? Die ist quasi perfekt. Ich hab gesagt, du könntest es... Umelvania, Umelvania. Ach, du meinst ein Badezimmer? Kommt da halt leer Umelvania? Ich kann nicht genau sehen, was das Umel davor soll, aber... Also Vania wäre dann wahrscheinlich Bad, Dusche. Ja? Und ach, Duschraum. Und irgendwas, ja, Zimmer für die ach, Dusche. Super! Ja, könnte so sein. Was heißt ein Toto Wismatriel Plot? Stor Nespiel oder Nespiel. Und wer hat da irgendwas gesehen und nicht gesungen oder so? Wismatrel sah Plot? Rausgesehen. Was ist Plot? Das könnte ein Floß sein, Floß. Toto Wismatrel Plot, Stor Nespiel oder Nespiel. Naja, irgendjemand hat einen Floß erblickt. Ja. Und ja, also wäre wahrscheinlich singen, irgendwas mit singen, aber vom Kontext her kann ich nicht. Naja, gut, okay. Ja. Naja, dann sind wir schon mal ein bisschen. Ja? Sind wir schon mal ein bisschen weitergekommen. Das nächste Mal können wir den Rest. Ja. Ansonsten, ja, zum Thema vielleicht. Ja, oder? Lev, ja, bist du denn eher Einzelgänger? Oder kommt bist du eher, nee, aber ich meine, was hast denn so als tiefe See? Also sagen wir mal, man kann ja rauskriegen, was man eigentlich ist, wenn man sich überlegt, wonach man eine Sehnsucht hat oder woran es einem mangelt. Und wenn du jetzt eher eine Sehnsucht hättest, häufiger alleine zu sein oder stärker die Sehnsucht hättest, dich in Gruppen zu befinden, dann würde man sagen, du bist eher ein Gruppenmensch oder bist eher ein Einzelgänger. Irgendwie lebst du jetzt wahrscheinlich mal alleine und mal in Gruppen. So sieht's aus. Genau. Aber wonach richteten sich stärker deine Sehnsucht aus? Aufs Alleinsein oder aufs Gruppen? Hängt von der Laune ab, würde ich sagen. Nee, aber so grundsätzlich. Wenn du jetzt mal, wie alt bist du? 14. Wenn du jetzt deine 14 Lebensjahre bisher so zusammenfasst und sagst, wovon hättest du jetzt mehr gebraucht? Mehr allein sein oder mehr Gruppe sein? Naja, irgendwie Zwischending. Weiß auch nicht. Also, Zwischending? Ja. Zwischending. Naja, sag mal jetzt nicht so lauwarm, sowohl als auch von da ein bisschen und da ein bisschen. Und da sage ich jetzt mal nicht nein. Sondern jetzt mal eine klare Antwort. Naja, die kluge Antwort ist ja, naja. Die kluge Antwort ist, naja, aber die nimmt man einem 14-Jährigen nicht ab. Da ist es nicht weise, sondern komplett ahnungslos. Ja, ich bin aber nicht 16, dementsprechend könnte ich, ach ja, naja, ich weiß auch nicht. Naja. Oder dann stell ich die Frage eben tokotronisch, wärst du gerne Teil einer Jugendbewegung? Naja, wenn... Und das meine ich jetzt praktisch nicht nur politisch, sondern, ja, das kann politisch sein, das kann quasi kulturell sein, das kann jetzt gewissermaßen auch ausschweifende Sexualität bedeuten, wie es ich was. Ja, nein. Love in, teach in, lucky strike, so also verschiedene Geschichten. Mhm. Naja, politisch vielleicht ja, aber... Politisch wärst du ja eine Teil einer Jugendbewegung. Ja. Aber wofür sollte die sich denn einsetzen oder stark machen oder protestieren oder kontratestieren? Ja. Klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd. Nein, glaube ich nicht. Wenn du es ehrlich meinst, dann kann es nicht blöde klingen. Killerspieldebatte. Oh, das klingt aber echt blöde. Ja. Was heißt ein Killerspieldebatte? Jetzt eher für Killerspiel oder gegen Killerspiel? Na, für, aber gegen das, was die Politiker gerade für den Mist labern. Also du wärst jetzt gerne Teil einer Jugendbewegung, die sich stark macht für Killerspiele. Also du könntest dir jetzt, sagen wir mal, dein Traum wäre jetzt gewissermaßen eine Demonstration anzuführen, die vom Kudamm zum Alex führt, 100.000 Jugendliche, die jetzt, ey, für Killerspiele, Ego-Shooter, yes, und praktisch Mann, so. Nee. Nein, das soll nicht rüberkommen, als welches total Freak es ist. Nein, ich frage ja nur, es geht ja nur darum, das jetzt ein bisschen klarer zu machen. Wie? Ja, nein. Was denn? Ja, nein, ja, jetzt fängst du schon wieder an. Ja, du stellst zwei Fragen, unterbrichst mich und dann genau. Würde ich darauf antworten. Ja, nur um dich in eine Verwirrung zu treiben, die dann dazu führt, dass du ehrlich antwortest und du nicht politikermäßig. Richtig, aber du triffst nicht den Zusammenhang. Gut, wieder nur. Dementsprechend, ja, also, welche konkrete Frage soll ich jetzt beantworten? So, also erst genau. Einmal, wir fangen mal ganz langsam an. Du wärst also gerne Teil einer Jugendbewegung. Ja. Ja. Ja. Welche Art Jugendbewegung denn? Politische Demonstration. Politische Demonstration. Wofür sollte diese politische Demonstration sich denn engagieren? Gegen ein striktes Verbot von Killerspielen. Was die bayerischen Dinge sagen. Gegen ein bayerisch striktes Verbot von Killerspielen. Ja. Könntest du dir jetzt auch versuchen, positiv zu formulieren? Wofür sollte sich diese Jugendbewegung engagieren? Verschärfung der Kontrollen, ja. Verbot, nein. Verschärfung der Kontrollen verboten ein. Ja. Oh, das ist ja schon eine quasi jetzt gewissermaßen bewegungsdemonstrationsmäßig unpraktische Differenzierung, die du da eingeführt hast, oder? Ja. Weil im Grunde ist ja nur entweder oder, ja oder nein. Also jetzt, was die Massenbewegung betrifft. Aber ja. Andererseits zeugt es dann natürlich doch von einer bestimmten Reflektiertheit und Klugheit deinerseits, dass du sagst, verschärfte Kontrollen, Verbot nein. Ja. Super. Und da würdest du dich engagieren. Aber das ist jetzt so eine Ein-Punkt-Aktion. Denn werdet jetzt irgendwie durchgesetzt, eure Forderungen, wie ging es dann weiter? Dann würdest du quasi wieder alleine Pizza fressend, Cola saufend vorm Computer sitzen und baller, baller, baller. Und hin und wieder mal am Wochenende so eine, wie heißt es, WLAN-Party? Wie heißen die Partys? Es würde LAN-Party heißen, aber sowas mache ich nicht. Ja, LAN-Partys machen. Ich habe damit nichts am Hut. Machst du nicht, weil du lieber alleine bist. Dann Nein. antworte doch auf die Frage und sag, du bist lieber alleine, du bist Nein, nicht gerne in Gruppen. Nicht. Nein, will ich nicht. Bist du nicht? Nein. Lev? Ja. Deswegen, ich komme jetzt wahrscheinlich nicht rüber, wie so ein Fickter, der den ganzen Tag davor sitzt. Aber du, bin ich nicht. Lev, gibt Schlimmeres. Ja, naja. Nicht schlecht, oder? Haben wir gleich nochmal die Kurve zum Anfang gekriegt und zu quasi Kommunikationsversatzstücken. Ja. Na, ich bin ja, ich stehe jetzt letztendlich trotzdem wie ein Freak da, oder? So Nein, steht nicht. Nein, stimmt nicht. Nein? Nein, eher wie ein Politiker, der sowohl als auch sagt. So, generelles Verbot, nein, schärfere Kontrollen, ja. Politiker sind doch alle böse. Ja, das hat irgendwie so einen sozialdemokratischen Unterton. Ja. Du wärst, glaube ich, bei den Jusos gut aufgehoben. Bei wem? Bei den Jusos! Er ist ein Juso. Jungsozialisten! Ach so. Klingt spannend. klingt das spannend, oder? Ja, das war jetzt auch eine verschämte Form von hintenrum. Ich wollte mal kurz auf den Jakob zu sprechen kommen, der gerade eben angerufen ja? hat. Der ist aus meiner Klasse, aber ehrlich gesagt, der hat nur angerufen, um gehört zu werden. Von daher, also... Während du was zu sagen hattest. Genau, so sieht's aus. Lev, aber genau so sieht's aus. Na, ich hänge ja den im Chat und da hat er auch gesehen, habe ich ihn gebeten, er soll mal. In welchem Chat denn? Wo denn? Na, MSN Messenger. Ach so. Könnte ich mich da jetzt das war einschalten? Eine Geschichte, warum nee, was? Ich war? Da auch naja, gut. Der Sendung, ja. Was also, hast du da? Quatsch, naja, egal. Ja, egal. Ja. Na, jedenfalls, ich habe ihm gesagt, er soll auch mal anrufen. Ich habe ihn jetzt seit ein paar Mal angerufen. Hat er aber auch gemacht gleich. Ja, aber nicht wirklich sinnvoll. Lev, du kannst ihm vielleicht im Chat nochmal erklären. Du kannst sagen, wenn er ja nichts zu sagen hat, soll er wenigstens sagen, gibt Schlimmeres. Oder dass er nichts schon mal irgendwie gelernt haben könnte. Findest du nicht? Ja, na er schläft da schon. Ah ja. Beziehungsweise er liegt im Bett und Ach so. Deswegen. Ach, war das der? Nee, das war Christian, war der den Namen des Dichters? Chris, Karl Mickel. Hab ich richtig verstanden, dass Christian der war, der vor kurzem bei dir in Sendung genau, war? Genau, genau, genau. Der an den Euro kassiert hat. Ein klassischer 1-Euro-Job. Ja, da dachte ich nämlich am Telefon, er sei, genau wie sein Bruder ein Mädchen von der Stimme, ja. Ach so, nee. Ja, nee, das kommt, manchmal kommt's ein bisschen blöde rüber. Ja. Karl Mickel heißt der. Karl Mickel, der Dichter. Das ja, ist jetzt, glaube ich, für Christian. Von dem ist irgendwie ein schönes Gedicht, da heißt, da ist eben die, daher stammt die Zeile, die wirklich Weisen. Wenn die was sagen, sagen die, na ja. Okay. Und das ist der echte Satz, den sollte man sich merken, oder? Ja. Und nee, du sollst jetzt nicht ja sagen, sondern, Ach so, na also ja. Schweigen ist. Nee, na nicht, ja, ja entweder, ja, genau. entweder schweigen oder es gibt Schlimmeres oder, na ja. Na ja. Na ja. Gut. Noch eine kleine Frage. Lev, ja? Wie soll ich, also ich habe ja diese Tabelle da mit deinen Sendungen, wie soll ich zu dieser Sendung das Thema nennen? Also naja, das stellt sich ja manchmal raus, das Thema, oder? Du kannst ja auch ins Ausdenken. Nee. Nur, dass man das besser unterscheiden kann. Datum ist so blöde. Ich weiß, aber nee, das wird ja alles noch folgen. Es ging mir so darum, wenn ich es ja morgen früh reinstelle, ich schneide es diesmal selber mit, nicht von Ja, naja, man kann ja sagen, also heute das Thema wäre praktisch, wer möchte Teil einer Jugendbewegung sein? Wäre vielleicht das Thema. Okay, das würde ich dann ja? schreiben. Gut, ansonsten und du kannst ja vielleicht auch immer noch Minutenhinweise machen und zum Beispiel sagen, in der 73. Minute ist Lev, war Lev zu hören. Ach, passt in die Tabelle das nicht, schade. Dann, wenn ich bei jeder oder bei Aber vielleicht das jetzt würde, die zielte Lev-Hörer quasi. Ich denke, das mache ich irgendwann, wenn ich dann Impressum einführe, dass ich da hinschreibe, weil ich angerufen habe Ach so. Und welcher Minute war. Naja, wobei, ja, nee, aber oder so, wenn dir so bestimmte Punkte auffallen kannst, kann man die, glaube ich, irgendwie anmerkungsmäßig ja, machen. Ansonsten, wer die Seite sehen will, kutner.de.tt. Und dann genau, kutner.de.tt. Ja, genau. Seit Oktober. Eieiei, weiß ich gar nicht, ich mache ja nicht Werbung, du machst ja Werbung. Ja, aber es gibt ja, die ja, Mitschnitte sind von Björn von der Bonbonfabrik, DEVU. Ja. Und, ja, die heutige Sendung schneide ich jetzt auch selber mit. Und ja. Ansonsten, Prima. Ja. Lev? Besucherzahlen stimmen. Ich habe, ja, echt? Ja, also letzten Dienstag ging die online, da war innerhalb von 6 Stunden waren es 60 Leute. Boah. Und ansonsten während der Woche pro Tag so 15 Leute. Jetzt gerade während der Sendung boomt es schon wieder. Boah, nicht schlecht. Und wenn's so weitergeht, mein Lieber, du kommst ja ganz groß raus und dann kannst du das werbebannermäßig total schön, nee, nicht, ganz teuer Geld an Tittenweiber. Wie? Ach so. Na, weil es ist also mit Mitschnitte aus dem Radio und dementsprechend ach so. Ist halt nur so. Ja, oh, das will ich gar nicht wissen. Oh Gott, mein lieber Scholli, das scheint mir doch recht kriminell zu sein. Natürlich. Lev, darf ich dich mit einem Stück großartiger russischer Gesangskultur beglücken? Nein. Von der du ja keine Ahnung hast als Russe. Das ist natürlich eine Schande. Du gehst hier wahrscheinlich durch die Berliner Straßen und zitierst deutsche Kultur, murmelst Töllerlin vor dich hin oder rätselhafte Verse aus Faust 2, hast aber von den Russen keine Ahnung, jetzt kommt Wladimir Wyssow. Sotski. Ja, dann sag ich mal tschüss, wa? Was ist denn, dein Vater, kennt der Wladimir Wyssow? War der Vater die rote Russe oder Mutter die Russe oder beide? Beide, beide. Aber du kannst sie mal mit deiner dezidierten Wladimir Wyssotsky-Kenntnis überraschen. Denkst du, die wissen, dass ich hier anrufe? Was? Denkst du, die wissen, dass ich hier anrufe? Nee, aber du musst dir ja nicht sagen, woher du das bist. Du kannst morgen mal sagen, Mutti, Vati, Wladimir Wyssotsky, Achorta Nawelkov. Hm? Wolfsjahr, ein spitze Song. Ich frag mal nach. Ich denke mal nicht, dass es bekannt ist, aber schon mal. Jede Wette. Wladimir Wyssotsky, ob sie, vielleicht hassen sie ihn, vielleicht lieben sie ihn, aber kennen tun sie ihn auf jeden Fall. Jede Wette. Jede Wette. Na? Lev, frag deine Eltern und schick mir eine E-Mail. kuttner@kuttner.de. Das interessiert mich wirklich. Gut. Und du hör dir jetzt mal an. Wyssotsky war schon, glaube ich, eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Von dem jetzt total interessante Anekdoten zu erzählen, kann ich jetzt leider nicht machen. Wladimir Wyssotsky, Lev, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, ciao. Tschüss. Из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торпоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Видно в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу, и в засаде нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы торпоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры. Почему же ваш шаг дает ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Вот не может, не должен иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торпоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы на работы, кровь на снегу и пятна красные в башков. Oh, you're yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, die Frage heute ist, wollt ihr tendenziell tokotronistisch eher Teil einer Jugendbewegung sein oder nicht? Seid ihr eigentlich eher Einzelgänger? Seid ihr eher Gruppenmenschen? Wärt ihr lieber stärker, häufiger allein? Hättet ihr gerne eine Gruppe, in der ihr euch zu Hause fühlen könntet? Wer Lust hat, sich darüber zu unterhalten bzw. diese Fragen zu beantworten, kann entweder hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder er wendet sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter, da kann man anrufen, dann geht es im Band los, da kann man das sagen, was man will. Muss jetzt ja nicht unmittelbar mit der Sendung zu tun haben, ist jetzt gewissermaßen, was bei den Chinesen in der Kulturrevolution die Mauer der Demokratie war. Man kann so sein Zettelchen anhängen, irgendwas sagen, man kann die Dichte zum Vortrag bringen, man kann sich als Verdienstkünstler des Volkes versuchen zu profilieren, die Gitarre greifen und irgendwas singen oder man kann Kalendersprüche bringen oder einen Kommentar zur Weltlage oder einen Kommentar zur Sendung oder sagen, dass die Sendung großartig ist. Das alles kann man machen. Das wird dann da aufgenommen auf Band, zusammengeschnitten und in der nächsten Woche dann als zusammengeschnittenes Band quasi abgesendet. Das wäre die Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Hallo, hallo, hallo. Ja, hallo. Ja. Ja, hallo. Tag, stört dich, hast du schon geschlafen? So ein bisschen, ja, hier ist der Jochen. Ja, Jochen, klingt aber wirklich so. Du, also dann lass es uns ganz kurz machen? Nein. Oder dass du schön ein bisschen weiter schlafen kannst? Nee. Also ich will schon ein bisschen länger mit dir quatschen, weil das ist Premiere für mich und ich höre dich schon ziemlich lang. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier anrufe bei dir. Super. Ja, aber... Es geht ja nicht um Reden an sich, sondern wir arbeiten ja jetzt hier gewissermaßen als Maulwurfartig, ja, müssen wir vorankommen quasi. Ja, wir müssen ja jetzt, das Thema ist ein weites Feld, abgesteckt ist es und das muss jetzt aber beackert werden. Alles klar. Und das jetzt auch nur durch qualifizierte Beiträge der Hörerschaft. Selbstverständlich. Gibt Schlimmeren. Na denn, rinnehauen, gut, und so. Selbst muss ja, ja? Also Jugendbewegung meinst du, ja? Naja, Jugendbewegung. Bist du eher ein Einzelgänger oder bist du eher ein Gruppenmensch? Na, beides. Ja, beides, also, habe ich vorhin schon gehört. Nein, jetzt muss mal irgendwie eine halbwegs klare Entscheidung getroffen werden. Okay, also ich woran, warte mal, nee, oder andersrum gefragt, was... Woran leidest du mehr? An fehlen, gibt's zu wenig, für dich zu wenig Situationen, in denen du quasi qualifiziert allein sein könntest? Oder gibt es fehlt dir eine Gruppe, der du dich vertrauensvoll zugehörig fühlen könntest? Nö, fehlt mir keine Gruppe. Eine Gruppe hast du? Ja, habe ich. In der bist du auch gerne. Ja. Was ist denn für eine Gruppe? Würdest du dir jetzt gewissermaßen eher so gangmäßig, politisch? Politisch. Politisch? Ja. Was denn? Also ich bin jetzt mal ganz kurz, ich bin jetzt 23. Ja. Das ist ja schon mal was, ist ja schon mal quasi eine Leistung praktisch. Genau. Genau, das muss man erstmal machen, oder? Davon träumen ja die 16-Jährigen. Werdet ihr erstmal so alt wie Ike. Ich habe schon mal die schweren Zeiten, die schweren Zeiten überstanden. Genau, ja. Und bin sozusagen ganz locker vernetzt im linken Netzwerk, wenn man das so sagen will. Was denn für ein linkes Netzwerk? Naja, wenn man jetzt bestimmten Medien glauben wird, dann bin ich natürlich ein Chaot und ein Idiot und ein Randalierer und so. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen... Das mit dem Idiot würde ich jetzt gerne mal noch ein bisschen weiter untersuchen mit deiner geneigten Hilfe und Mitarbeit. Naja, Idiot in dem Sinne, weil ich natürlich die vollkommen bescheuerte Idee habe, dass es auch ein anderes System gibt oder geben kann, also, wo man freundlich miteinander aussehen kann, ohne Leistungsprinzip, ohne kapitalistische Ausbeutung und so. Und da ist man natürlich sehr schnell... Und da trefft ihr euch dann manchmal und lest heimlich Marx oder was? Nee. Also Marx lese ich heimlich alleine. Alleine? Genau. Weil du willst oder würdest du dann doch lieber gruppenweise erledigen? Nee, weil ich's will. Und ansonsten gibt's natürlich Veranstaltungen und Räumlichkeiten, wo ich... also ich lebe in Berlin, habe ich natürlich ein bisschen Glück, da gibt's ganz viele Räumlichkeiten und so. Und wo ich im Prinzip jeden Tag hingehen könnte... Jeden Tag schaffe ich nicht, und mir Vorträge oder irgendwie so reinziehen kann ja. zu bestimmten Themen ja. oder auch zu dem. Und da sind jetzt gewissermaßen so. Gleiche sind junge ja. Menschen, auf die man sich quasi verlassen kann. Naja, das Schöne ist, das sind nicht nur Leute, auf die man sich verlassen kann, sondern die sind auch immer... Ist ja schon mal wichtig. Verlassen ja. können ist ja ganz wichtig. Natürlich, klar. Ja? Aber die sind auch immer ein Stück weit anders als ich. Also jeder hat die Möglichkeit oder das Recht darauf, anders zu sein. Also, ah ja. Und da wird auch, also nicht überall, ne? Also ich meine, ja. es ist nicht überall immer alles grün und oder rot. Dann bist du aber, wenn die anderen anders sind als du, dann bist du aber natürlich auch anders als die anderen. Richtig. Ja, könntest du jetzt irgendwie die besondere Andersartigkeit deiner selbst beschreiben, im Vergleich, also wo du anders bist als die anderen? Also ohne, dass es besser oder schlechter oder irgendwas ist, sondern nur, dass es definitiv anders ist. Jeder hat ja so seine Spezialgebiete, so, ne? Und ja. Ich mache jetzt zum Beispiel eine Erzieherausbildung. Das heißt, ich habe in dem Gebiet schon ein bisschen einen gewissen Vorsprung anderen Leuten gegenüber. Ah ja. Oder ich habe früher, Physik-Leistungskurs gemacht und habe da einen gewissen Vorsprung. Oder ich habe einfach bestimmte Lebensweisen oder Lebensarten, die andere vielleicht nicht haben. Und die haben wieder was, wo ich mir jetzt abgucken kann, so zum Beispiel. So. Von daher also, bist du dann, fühlst du dich dann in der Gruppe gut aufgehoben und bist eigentlich schon eher jemand, der so in Gruppenzusammenhängen gerne ist, durchaus ein Gruppenmensch. Ja, naja, weißt du, das Ding ist, ich bin halt an sich ein stabiles Individuum, und füge mich je nachdem, um was es geht, also ob es jetzt um Solidarität mit politischen Gefangenen geht, ob es jetzt darum geht, um die Missstände in Mexiko aufmerksam zu machen, ob es jetzt um bestimmte Freiräume in Berlin zu kämpfen geht und so, je nachdem füge ich mich in die Netzwerke individuell freiheitlich ein. Also wenn es jetzt eine Demo oder Veranstaltung gibt, dann informiere ich mich darüber und dann gehe ich dahin oder gehe halt nicht dahin. Aber je nachdem, ob ich mit der Verfahrensweise übereinstimmen oder nicht. So. Ach, krieg mal einer an. Nicht schlecht. Und da dann bist du jetzt gewissermaßen, hast du sowohl ein Bewusstsein für Alleinsein, wie aber eben auch für Gruppenzugehörigkeit. Auf jeden Fall. Na, das ist ja nicht schlecht. Also wirklich eine feine Sache auf jeden Fall, klar. Super. Ja, finde ich doch gut. Jakob, wa? Nee, Jochen. Nee. Ach so, Jochen, genau. Ach Jochen, Mann, ja, Jochen. Jochen, na dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja. Okay, vielen Dank. Tschüss. Ich wünsche dir viel Spaß und ich hoffe, dass du noch weiter... Na, viel Spaß wünsche ich dir, für mich ist es ja Arbeit. Weißt du, kann ja manchmal, kommt es auch zusammen. Ja, na klar. Oder? Also jeden mehr hoch so. Also, das ist eigentlich das Ideal. Das ist es ja. Okay. Ich freue mich einmal die Woche das Radio einschalten zu dürfen. Und jemanden hören zu dürfen, der irgendwie einen gewissen Anspruch hat an die Menschen und auch die Leute rauskickt, die einfach mal nur... Genau, da sage ich jetzt mal ganz radikal Tschüss und schmeiß dich raus. Tschüss. Tschüss. So, dann hören wir jetzt ganz schnell, bevor die Nachrichten kommen, nochmal den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Da hat er ein furioses Irland-Hörspiel inzwischen... begonnen, hören das und danach hätte ich dann vielleicht noch mal eine Musik, die möglicherweise so in Richtung Jochen geht, die irgendwie ganz schick ist. Ist dieses wunderbare, ich weiß nicht, wer sich noch dran, ach nee, das machen wir nach Jochen, du musst mal noch zuhören, vielleicht machen wir es nach den Nachrichten, da habe ich so einen Doppelpack Musik für dich und wir hören dann erstmal, was hören wir denn, ach Boris, eine wunderbare japanische Krachmacher-Band, die sich nach dem Song von wie heißen sie, ist jetzt auch real, benannt haben jetzt irgendwie eine neue Platte raus, die heißt Boris mit Michio Kurihara, Rainbow heißt die CD, Boris mit Michio Kurihara, jetzt hört jetzt zu, der Song ist super, nicht, dass er hinterher fragt, wie der Song heißt, Boris mit Michio Kurihara, Rainbow heißt die CD und der Song, den wir dann hören, ist auch Rainbow, jetzt aber erstmal der Zusammenschnitt der letzte Sendung von David, danach Boris mit Michio Kurihara mit Rainbow und dann kommen praktisch die Nachrichten und so und dann jetzt irgendwie hier flott weiter der Zusammenschnitt der letzten Sendung. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit, wenn es euch jetzt in den Telefonfingern juckt, beim halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Hallo, mein Name ist David. Gerade erst kürzlich habe ich mich dazu entschieden, ins prosperierende Irland auszuwandern, um dem mir in Deutschland drohenden Prekariatsschicksal zu entgehen. Ich habe mir also sicherheitshalber gefälschte Papiere anfertigen lassen und befinde mich nun mit Jürgen, der mich freundlicherweise begleitet, auf dem Flughafen von Tablin. Wir haben uns in ein typisch irisches Airport-Pub gesetzt, trinken Guinness, essen Sandwiches und stellen fest, dass Jürgen zwar kein Wörterbuch, dafür aber eine Manuskriptsammlung mit dem kryptischen Titel Kuttners Klimakamikaze im Gepäck mit sich führt, während über Lautsprecher eine merkwürdige Durchsage ertönt, die ich Jürgen auch erstmal noch übersetzen muss. Willkommen in Tallinn, estnische Hauptstadt, bla bla bla bla, der Präsident gibt einen aus. Wie geil ist das denn? Und zwar für 100 estnische Kronen pro Person. Geil! Ja, was völliger Schwachsinn, Estland ist mindestens 2000 Kilometer weg. 2000 Kilometer weg? Ja, mindestens. Ah, scheiße. Ja, mein Gott, was soll's, wir werden doch schon vom Kapitän eingeladen. Stimmt auch wieder. Prima Drink zum Guinness übrigens. Mhm. Sag mal, dann nehmen wir doch mal gleich noch mal, wollen wir da mal noch einen dazu nehmen? Weiß nicht, ich glaube, ich würde lieber mal rausgehen wollen jetzt und mir die Stadt angucken, oder? Weil da die Luft brennt. Ja, na, wir müssen uns ja auch mal ein Hotel suchen und sowas alles. Ja, meinetwegen. Sag mal, jetzt schlaf mal hier nicht so ab. Mal ein bisschen munterer, ja? Ja. Es gibt hier viel zu entdecken. Aber das ist nichts, dass man, wo man Erfahrung sammeln würde. Also, manchmal bist du sowas von kontraproduktiv, ja? Jetzt fängst du auch an mit diesen Vorwürfen. Wieso auch? Wer denn noch? Helga aus der 10A. Ach, du spinnst. Ist die böse, sag ich dir. Boah! Komm, jetzt trink aus und lass uns gehen. Ja, Sir. Okay, Sir. Ich hab verstanden, Sir. Einverstanden, Sir. Schon besser. Wir nahmen unser Gepäck und fuhren mit dem Bus ins abendliche Tablin. Die blühende, glühende, hitzige, lebendige, pulsierende Metropole an der Ostküste Irlands mit durchschnittlich 733 mm Niederschlag im Jahr und wunderschönen Straßenzügen im gregorianischen Stil, auch Straßenbahn genannt. Wir wollten als erstes Tablins bekanntes Kulturviertel Temple Bar auskundschaften. Spitze. So stelle ich mir eine blühende, glühende, hitzige, lebendige, pulsierende Metropole vor. Spitze, oder? Das ist ja echt doch eine blühende, glühende, hitzige, lebendige, pulsierende Metropole. Na los, auf geht's. Ach so, echt? Wohin denn? Na, hier dieses Viertel Tempelbar. Zu Fuß. Ja klar, es kann nicht weit sein. Nord oder Süd? Was? Nord oder Süd? Wieso? Was soll Nord oder Süd? Was heißt denn bitte? Na, überall, wo es eine Nord-Süd-Trennung gibt, ist natürlich der südlichere Teil der wohlhabendere. Und deswegen ist natürlich dieses Kulturviertel auch im Süden zu finden. Ach so. Ich habe jetzt natürlich keinen Plan dabei. Ich frage einfach mal. Genau. Excuse me, can you tell me the way to Temple Bar? Excuse me, we come from Berlin and we would like to go to Temple Bar. Ich wollte jetzt Frechheit, so gehen die einfach alle weiter. Ist das jetzt irgendwie deutsche Arroganz? Wieso, ich habe doch überhaupt nicht Deutsch gesprochen. Der aus Berlin kommt, ist selber schuld. Wieso, ich habe mir schon was dabei gedacht, dass ich sage, ich bin nicht von hier. Wenn man einsam sein will, muss man sich nur Gedanken machen. Jetzt resignier doch nicht gleich schon wieder. Ich hab natürlich aber ich habe die tiefe Sehnsucht danach, mich einfach mal gehen zu lassen. Einfach mal privat zu sein, einfach mal icke zu sein, einfach mal alle fünfe gerade sein lassen, blauer Montag und sowas, verstehst du? Geht nicht! Thank you. Mode. Namen von 1983 bis 86. Drei Alben in Berlin auf. Und zwar in den Hansa-Studios in Kreuzberg. Und die könnt ihr euch jetzt angucken. Fritz Music Tours Berlin. Auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt. Jetzt auch als Special. Die Fritz Music Tour durch die legendären Hansa-Studios. Fritz Music Tours Berlin. Mehr Infos fritz.de. Fritz. Und das hört man. 23.38 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Gerald Kötter-Heinrich. Das Bundeskartellamt will aufklären, ob die Preise am deutschen Strommarkt künstlich nach oben getrieben werden. Dem Verdacht des Marktmissbrauchs müsse nachgegangen werden, sagte Kartellamtschef Böge der Financial Times Deutschland. Man werde die EU-Kommission bei ihren Ermittlungen unterstützen. Die Behörde führe aber kein eigenes Verfahren durch, sagte Böge. Dazu bedürfe es belastbarer Beweise. Die Linksfraktion will gegen den Einsatz deutscher Tornados in Afghanistan vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Das berichten mehrere Zeitungen in ihrer morgigen Ausgabe. Der Tornado-Einsatz führe zu einer stillschweigenden und unzulässigen Veränderung des NATO-Vertrags, so die Begründung. Sollte der Antrag angenommen werden, muss die Bundesregierung mit der Verlegung der Flugzeuge warten, bis das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden hat. Papst Benedikt XVI. Ist zum ersten Mal mit dem russischen Präsidenten Putin zusammengetroffen. Bei dem Gespräch im Vatikan ging es um die Spannungen zwischen der römisch-katholischen und der russisch-orthodoxen Kirche, die einem Papstbesuch in Russland im Wege stehen. Der Medienkonzern Viacom hat das Internetportal YouTube auf 1 Milliarde Dollar Schadenersatz verklagt. Viacom wirft YouTube und dem Mutterkonzern Google Urheberrechtsverletzung vor. Fritz A10 nördlicher Berliner Ringdreieck, Havelland Richtung Schwanebeck. Vorsicht bitte an der Ausfahrt Birkenwerder. Hier könnten noch Kartons auf der Fahrbahn liegen. Ansonsten keine Störung, gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Blue Moon. I want Tokotronic mit der International Version of Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, deutlich kürzer und zwischendurch so charmante Pidgin-Englisch-Übersetzung. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Wer von euch wäre gerne Teil einer Jugendbewegung? Das wäre jetzt die etwas konkretere Frage, die allgemeineren Fragen ist. Seid ihr eher Typen, die gerne alleine sind, oder seid ihr welche, die sich nach so einem Gruppen-, Kollektiv-, Team-, Gang-Zusammenhang sehnen und den bevorzugen? Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Thema ist klar, ich bin klar, das ist die Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder eben die vom halbautomatischen Anrufbeantworter, wenn man nicht direkt hier anrufen will oder nicht durchkommt oder nicht zu Wort kommt, dann kann man auch da anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Hallo, hallo? Hallo, hallo, hallo? Hallo! Hallo! Hallo! Grüß dich. Wer bist du? Hier ist Basti. Basti! Von wo aus rufst du an, Basti? Wie alt bist du, dass man mal so eine ungefähre Orientierung kriegt? Aus Havelberg. Aus Havelberg? 29 schon. Havelberg und 29 schon. Du peitscht den Altersdurchschnitt ja wieder total in die Höhe. Ja, tut mir auch leid. Ich hab, ja, ich hab schäm auch noch dich. Angerufen, hab immer nur so nebenbei gesagt. Nur aus Altersgründen? Und mir ist ey, aber anders, nur aus Altersgründen? Nö, nee, brauche ich ja noch nicht. Nee, aber ich meine, nur aus Altersgründen hast du zurückgezuckt und dir gedacht, du willst jetzt bei Fritz die Quote nicht versauen, oder was? Naja, damit hast du doch angefangen. Ach so, naja, das war ja jetzt nur so die Nachfrage. Aber andererseits können wir quasi Selbstbewusstsein haben, oder? Die Alten sind bald in der Überzahl. Genau, Thema und die Jungen müssen den Mülleimer runterbringen. Ja, warten. Ja, na, ich arbeite gerne alleine im Team. Was arbeitest du eigentlich? Arbeitest du? Nee, oder mit 29 ist man doch klassisch arbeitslos, oder? Gerade genau. Wenn man so aus dem Brandenburgischen anruft, ist ja die Wahrscheinlichkeit größer, dass man arbeitslos ist, als dass man Arbeit hat. Beschäftige mich hier an, sonst könnte ich doch jetzt doch gar nicht anrufen. Naja, kommt ja drauf an. Du könntest ja auch Hirnchirurg sein und deine Schicht morgen fängt um 15 Uhr an und du bist gerade von der Arbeit gekommen. Wäre möglich. Ja, theoretisch ist das... Naja, siehst du, also insofern, die können dann auch, da kann nur Werktätige können auch anrufen um 11:45. Ja, Jaja, nee, nur, also gut, jetzt nur so als Erwiderung. Von der Sache her eher unmöglich. Ja, Hirnchirurgie wäre dir eher unmöglich. Hm? Ja. Sag mal, rauchst du jetzt? Ja, na, ich warte. Ich finde jetzt hier, ich bin sofort, jetzt... irgendwie der Bundestag hat doch jetzt Rauchverbot in Kinderzimmern beschlossen, oder? Naja, ich von daher bist du ja voll aufmüpfig. Ich bin ja im Salon, ich habe ja kein Kinderzimmer. Du bist im Salon? Du hast einen Salon? Naja, sag mal, Hartz IV, aber Salon in Havelberg. Na, da geht's ja irgendwie hoch her, oder? Zimmer und dann ist das mein Salon. Ach so, das eine Zimmer ist dann praktisch der Salon. Sieht aus. So, was heißt denn, du arbeitest gerne alleine im Team? Ja, dass ich lieber alleine arbeite, aber nicht die Verantwortung übernehmen möchte. Ach so, du bist jetzt Kollektivmensch, nur wenn es um die Verantwortung geht, aber machen machst du lieber alleine deinen Scheiß. Naja, natürlich, weil ich ja besser wie's. Ach so, und wieso, aber wieso, wo kommt denn diese Verantwortungsscheu her? Ist das jetzt diese Ostsozialisation? Was meinst du damit? Na, weiß ich auch nicht, das wird doch quasi den Ostland tendenziell eher unterstellt, dass sie nicht in der Lage sind, jetzt die Führung zu übernehmen. Du musst die Führung übernehmen. Ja, ja, klar, wahrscheinlich ist es denn soweit. Hm? Meinst du, ist soweit? Jo. Mhm. Deine Eltern, waren die auch so verantwortungsscheu? Sind die auch so verantwortungsscheu, deine Eltern? Na, also lass mal jetzt mal irgendwie versucht, ein bisschen Ursachenforschung zu betreiben. Ich will nicht zu nahe treten, aber, na, aber eigentlich nicht. Nee? Aber du? Naja, so prinzipiell nicht, aber ich meine, aber wenn ich was machen möchte, bitte? Ja, ich mache nochmal einen Schritt zurück. Was fehlt denn dir mehr? Allein sein oder in einer Gruppe sein? Das scheint ja echt eine lustige Frage zu sein. Was ist das für eine Frage? Na wieso? Naja, was das gibt doch... Was fehlt mir mehr, allein sein oder in einer Gruppe sein? Ja. Fehlt mir betet überhaupt nicht. Fehlt dir betet nicht? Ja, eine nur alleine? Nee, ich meine ja nicht nur, sondern so grundsätzlich, wo man sagt, ach, ein bisschen wäre eigentlich ganz, also du könntest ja jetzt zum Beispiel als Arbeitsloser, könntest du ja sagen, dir fehlt jetzt gewissermaßen so ein Arbeitszusammenhang, wo man irgendwie Leute hat, mit denen man irgendwie tageweise an einem irgendwie Zusammenhang gemeinsam arbeitet und abends hat man dann aber auch seine Ruhe von denen. Aber sowas fehlt dir jetzt gewissermaßen. Könntest du ja sagen, wo man sagen würde, ja, du hast jetzt so eine Art Gruppendefizit. Naja, klar kann ich das als Arbeitsloser jetzt sagen, aber ich teile mir jetzt schon so. Nee, aber ich meine, wenn es jetzt so gefühlsmäßig nicht so ist, dann musst du es ja nicht sagen. Gefühlsmäßig ist es nicht wirklich so. Ist nicht so. Nö, ich teile mir das schon gerne so ein, dass ich, wenn ich alleine sein möchte, dass ich alleine bin und wenn nicht, dann bin ich halt nicht. Ach, da hast du jetzt aber auch so im Grunde die Wahl und kannst das eigentlich so entscheiden, wie du willst. Also so, dass du da jetzt nicht eigentlich irgendwie einen wirklichen Mangel hast. Naja, ich lebe halt in einer Partnerschaft und die Freundin wohnt in Berlin und da kann ich, und wir haben halt zwei getrennte Wohnungen, das ist sehr praktisch, kann mir jetzt einteilen. Ja, ja, mit Gruppe meinte ich jetzt nicht nur die Freundin, sondern sagen wir mal sowas wie, wenn man auf Arbeit ist und da irgendwie Kollegen hat, da ist man ja auch in so einem Gruppenzusammenhang. Oder man kann ja jetzt sagen, auch man trifft sich immer in der Woche und spielt Billard. Oder man kann irgendwie andere Formen von Freunden haben. Oder man kann Sammler sein. Oder man kann sich politisch engagieren und Samstag immer auf Demo gehen. Also so, das sind ja alle so Gruppenaktivitäten. Das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf die Freundinnen. Naja, nee. Die hast du aber schon. Naja, sicher habe ich auch Bekanntschaften. Die setzen sich aus der Schule zusammen von früher, aus Arbeitsbekanntschaften. Und naja, das verläuft halt. Wenn man nicht mehr arbeitet, dann verläuft das. Da muss man da ein bisschen hinterher sein. Ja, deswegen frage ich. Aber man trifft sich da nicht mehr als... Man trifft sich dann eben immer auf dem Arbeitsamt? Ja, oder so. In der Schlange? Nö, na, das nicht. Da habe ich ja in Havelberg hier richtig Ruhe. Ich brauche ja nicht so oft hin. Aber hast du dann nicht das Gefühl, dass du irgendwie vielleicht so vereinsamst und vielleicht möglicherweise auch seltsam wirst in deiner Einsamkeit? Dass dir ja nicht mehr andere Menschen ja nicht mehr fehlen? Und dass das vielleicht ein Indiz dafür ist, dass du schon total seltsam geworden bist? Naja, geworden nicht. Aber weil heißt, überleg mal jetzt. Das habe ich durchaus. Ja, ja. Das ist ja jetzt zum Beispiel die Frage. Merken Doofe, dass sie doof sind? Nö. Naja, ich weiß, es ist schwer zu beantworten. So grundsätzlich würde ich jetzt nicht so einfach Nee oder Ja sagen, aber ist ja jetzt erstmal so eine Erkenntnisfrage. Die Frage ist jetzt, ob du, wenn du jetzt tatsächlich komplett vereinsamt bist, ob du merkst, dass du vereinsamt bist und vielleicht gar nicht mehr merkst, dass dir so Gruppen fehlt. Nee, na doch, das merke ich. Fehlt dir die Gruppe? Bist du vereinsamt? Nein, im Moment nicht. Ich habe mir doch selber so ausgesucht. Ach so. Ja, aber arbeitslos hast du jetzt nicht ausgesucht, oder? Nee, nicht wirklich. Siehst du. Also naja, wer weiß. Also ich meine, ich hätte schon längst wieder was haben können. Ach echt? Ich bin ein bisschen faul. Naja, schon da längst. Hängt er da im sozialen Netz und schaukelt. Ja, sagt das doch nicht so laut fürs Radio. Na, wieso denn nicht? Natürlich muss ich sagen, das muss ich doch kreiseln. Ja? Ja. Naja, müssen muss ich nicht. Ich habe mir jetzt aber überlegt, dass ich es vielleicht mal geißeln könnte. Okay, dann mach das nochmal. Geisel, Geisel, Geisel, das prangere ich an. Nee, aber es ist eine schöne Frage mit dem, ob man vereinsamt und so, das ist schon interessant. Ja, halt und? Schon überlegt. Na, wenn ich das tue, dann versuche ich... Warst du heute mal draußen? Ja. Was denn? Flaschen sammeln oder was? Nee, weil, ach, schönes Wetter. Na doch, ich habe nachmittags Flaschen weggebracht und vereinkauft, aber... Jetzt erzähl aber bitte, was die für Flaschen waren. Das würde mich ja dann doch interessieren. Milchflaschen werden es ja nicht gewesen sein, oder? Kannst du mal ein bisschen genauer sein? Ja, ja, handgepresster aber, Apfelsaft oder was? Sag doch mal, was sind für Flaschen? Was sind für Flaschen? Naja, leere. Ist schon klar, genau. Ja, aber was waren vorher da mal drin, als sie noch nicht leer waren? Da gibt es ja verschiedene so Flüssigkeiten, die... Ja, das wird... Man wird ja jetzt nicht alles Rasierwasser gewesen sein, oder? Naja, was bringt man in Glascontainer? Das sind Weinflaschen, oder nicht? Naja, du hast nicht von Weinflaschen, von Glascontainer gesprochen, du hast mir gesagt, Flaschen, die hätten ja auch Pfandflaschen sein können, hätte ja auch Bäckers bester Ökosaft sein können. Nee, Wein. Ja, ja gut, wollte ich ja nur mal wissen. Ja, kannst du mal sagen, wie viele Flaschen das waren? Bitte? Kannst du mal sagen, wie viele Flaschen das waren? Ich will ja jetzt gar nicht den Zeitraum wissen, ich will nur wissen, wie viele Flaschen das waren. Denn eigentlich, man würde ja den Zeitraumfrage ausmachen. Naja, das war so ein Armee-Rucksack voll, das waren halt schon... Also sagen wir mal 15, 20 Flaschen. Ja, 20 Weinflaschen. Jo. Könntest du jetzt mal irgendwie noch ungefähr rekapitulieren, wie viel du davon alleine... Warte mal, wie viel du davon alleine getrunken hast und wie viel du in Gemeinschaft getrunken hast von diesen Weinflaschen? Na, du kannst dir sicher sein, dass ich davon zwei Drittel alleine getrunken habe. Zwei Drittel alleine? Jo. Würdest du das nicht als ein deutliches Indiz für eine bestimmte Form von Vereinsamung werten? Nee, das ist ein Indiz dafür, dass ich faul bin und die sammle. Nee, ich glaube nicht, dass du da irgendwie daher kommst, dass du, oh, ich bin leerer Rotweinflaschensammler, da will ich mir mal ganz viele Flaschen zusammen, sondern du kaufst sie ja voll, dann werden sie irgendwann ausgetrunken und wir müssen feststellen, dass nur ein Drittel der leeren Flaschen dadurch leer geworden sind, dass du mit mindestens noch einer weiteren Person gewissermaßen an der Flasche gesaugt hast. Für zwei Drittel gilt, die hast du ganz alleine getrunken. Ja, das habe ich. Dann kann man also sagen, dass du jetzt so ein richtiges Gruppentier bist, du tendenziell eher nicht. Nein, das sondern tatsächlich wahrscheinlich vereinsamt und in einer Art und Weise vereinsamt, dass du selber ja nicht mehr merkst, dass du vereinsamt bist, sondern nicht, wenn ich dich darauf hinweise, sofort abstreitest. Na, da habe ich jetzt das Gefühl, das würdest du mir einreden. Nee, habe ich gar nicht. Nein, ich bin ja praktisch eher therapeutisch tätig. Also eigentlich bin ich eher kriminalistisch unterwegs und versuche erstmal überhaupt Tatsachen festzustellen. Festzustellen, was überhaupt ist. Und dann kann man fragen, wie kommt man da wieder raus? Wie bist du unterwegs? Kriminalistisch. Ach, kriminalistisch? Ja, CSI-mäßig, CSI Havelberg, wenn du verstehst, was ich meine. So da sehe ich so einen Armee-Rucksack, ahne sofort, sind 20 Flaschen drin von denen, wo ich davon ausgehe, dass zwei Drittel alleine getrunken wurde, weil der junge Mann 29 und arbeitslos ist. Ja, aber und aber glaubt, dass es ihm alle duty und nicht weiß, dass er vereinsamt ist. Und das muss man jetzt erstmal rausarbeiten und klarstellen. Du bist vereinsamt. Du musst die einfachste Möglichkeit wäre jetzt nicht mehr, also nee, ich will ja nicht sagen, du sollst aufhören zu trinken. Ich würde nur sagen, versuch wenigstens Trinkgemeinschaften. Also schon, wenn du schon kein Arbeitskollektiv mehr hast. Wenn du praktisch nicht politisch engagiert bist, eine Freundin in Berlin und sonst noch keine Freunde, dann versuch wenigstens Trinkgemeinschaften herzustellen. Verstehst du? Ja, aber das ist das Allerschrecklichste, alleine saufen. Ja, aber das ist mir dann echt zu teuer. Dann teile ich mir das lieber so ein. Ihr könnt euch, dann wird da noch wahrscheinlich andere vereinsamte Trinker geben. Dass ihr euch einfach zusammentut. Verstehst du? Und wenn zwei Leute gemeinsam zwei Flaschen Wein trinken, ja, dann trinken sie nicht mehr, als wenn einer eine Flasche trinkt. Aber das ist dann eine Gemeinschaftsaktion. Verstehst du? Das ist so eine Art Herzenswärme, Gruppenzugehörigkeit, Solidarität entsteht. Aber die treffen sich da um die Ecke immer so oder so. Naja, das muss ja jetzt nicht direkt vor Aldi auf der Treppe sein. Du kannst doch in deinen Salon einladen. Aber ich glaube, das ist noch viel schlimmer, wenn du als, also ich meine, wenn du jetzt mal gerne... Nee, die eigentliche Gefahr ist, mit den Leuten da treffen. Nein, es gibt zwei Möglichkeiten. Heimlich saufen und unheimlich saufen. Und heimlich saufen ist die schlimmere. Nee, ich sauf ja nicht heimlich. Na, alleine trinken ist jetzt gewissermaßen im weiten Sinne heimlich saufen. Und von daher lieber jemand einladen und dann unheimlich saufen. Ist jetzt gewissermaßen sozial besser. Ja, da lacht er in seiner Verzweiflung. Mann, ich höre die Einsamkeit springt dir doch aus den Ohren. Ich versuche dir alles einzureden. Ich versuche nur mal Tatsachen festzustellen. Und du versuchst die Tatsachen quasi abzustreiten. Überleg mal, zwei Drittel der von dir heute weggetragenen Weinflaschen hast du ganz alleine ausgetrunken. Wahrscheinlich bei zugezogenen Gardinen. Und hast vielleicht überhaupt gar nicht gemerkt, dass dir die Tränen aus den Augen geschossen sind. Weil du so mit dem Weinflasche leeren beschäftigt warst. Und hast dich dann hinterher gewundert, warum denn die Tischdecke so nass ist. Naja, ich glaube, da redest du mir jetzt irgendwas ein. Nee, glaube ich nicht. Letztendlich wollte ich dir nur zum Thema sagen, dass ich richtig gerne arbeite, aber doch lieber alleine. Also gibt halt... So lass uns doch lieber nochmal zum Wein trinken. Das finde ich, das ist doch, sag mal, wenn du über Arbeit redest, dann redest du doch theoretisch, oder? Was? Wenn du über Arbeit redest, redest du doch theoretisch. Du bist ja jetzt gewissermaßen eher arbeitslos. Von daher hast du doch nur so ein Reflexionsverhältnis zur Arbeit. Ich arbeite praktisch eigentlich. Wie denn? Was? Wie denn? Was denn? Schwarz? Nein, das darf ich doch nicht. Was, darfst du nicht sagen oder darfst du nicht oder machst du nicht? Na, beides. Darfst du nicht sagen? Ja. Aber machen wir's. ja, gut. Naja, das ist alles privat dabei. Ja, aber wollen wir nicht nochmal aufs Trinken zurückkommen? Also mich... Na, wie mich, viel Wein trinkst du denn? Na, du trinkst alleine auch mal einen Wein. Nee, ich trinke nie alleine. Naja, aber wenn ich, sagen wir mal, wenn ich wirklich jetzt irgendwie, sagen wir mal, den Prozentsatz der alleine getrunkenen leeren Flaschen im Verhältnis zu den gewissermaßen gemeinschaftlich geleerten Sätze, dann ist es eher 1:10 oder 1:5 oder so. Ja, aber das ist ja alles... Aber bei dir ist es ja 2:1. Ja, aber das sind ja die Flaschen, pass auf, lieg hier, ich sag mal, auf dem Land ist leere, wenn ich jetzt... in Berlin bin, dann trinke ich immer in Gesellschaft, weil da kenne ich ja noch Leute. Ja, aber darum geht's ja jetzt ja nicht. Na ja, klar, wenn man rausgeht, wenn man in die Kneipe geht, dann kommt man ja nicht dazu, alleine zu saufen. Aber wenn du zwei Drittel, aber, oh, das scheint mir ein ganz, oh, ja. Ja, natürlich. Also ich kann dir nur sagen, dass ich quasi, mir läuft quasi ein Gänsehaut den Rücken runter, weil mich das kalte Elend aus Havelberg jetzt anweht. Soll ich mir jetzt Gedanken machen über Trinken oder über die Einsamkeit? Über die Einsamkeit. Trinken ist nichts zu sagen. Über die Einsamkeit. Nö, na, das finde ich ja richtig schön. Aber wenn du die quasi runtertrinken musst, dann ist es ja doch paar so eine bestimmte Form von unbestimmte Einsamkeit. Na gut, da hast du recht. Also trinkst du denn lieber abends, jetzt sag ich mal... Lieber mit Leuten und dann kann man immer noch wenigstens Polonaise machen, auf dem Tisch tanzen und sowas. Dazu kommt man doch alleine nicht. Alleine fällt man um und wacht dann irgendwie am nächsten Morgen um 11 Uhr auf und hat einen Abdruck vom Aschenbecher im Gesicht. Verstehst du, was ich meine? Und da hat man dann natürlich doch das Gefühl, dass man irgendwie wahrscheinlich... Naja, ich kann mir was Schöneres vorstellen, als alleine mit dem Aschenbecher im Gesicht einzuschlafen. Ja, ich auch. Du dir auch. Siehst du, sag ich doch. Genau darum geht's. Stell dir doch mal was Schöneres vor. Und dann mach es. Ey, hast du den anderen Hörer irgendwie... Naja, doch, aber du scheinst mir gerade so ein total interessanter, repräsentativer Problemfall zu sein, bei dem Hopfen und Malz noch nicht verloren ist. Naja, das möchte ich aber so wobei stehen ja lassen, jetzt... wa? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Du bist jetzt völlig verunsichert, oder? Oh, jetzt musst du schnell auflegen und morgen erst mal einen Therapietermin ausmachen. Mein lieber Scholl, ja, dafür kann ich auch nichts. Kinder, das ist jetzt hier nicht so, dass hier nur harmlos hin und her geredet wird, sondern hier wird man manchmal auch direkt erwischt an der Stelle, wo man nicht erwischt werden will. Warte, ich rufe die Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97. Ach so, das muss ich jetzt praktisch ja nicht spielen. Jetzt wollte ich nämlich erstmal eine Musik spielen. Kiyohiko Senma und die Haniwa Allstars. Großartige Musik, jetzt vor einer Weile auf CD erschienen. Haniwa, eine Aufnahme von 1983. Haniwa heißt die CD, die Platte. Und die Künstler heißen Kiyohiko Senma. Der ist eigentlich so Drummer, Schlagzeuger, Rhythmustyp. Und die Haniwa Allstars, wie der Song heißt, kann ich jetzt nicht sagen, ist Track 10, weil es hier alles in Japanisch steht. Kiyohiko Senma und hat die Haniwa Allstars. Die Platte heißt Haniwa und ist der Track 10 von 1983. Super Musik. Ah, falscher Regler. Oh. EDF, centrale nucléaire de production d'électricité de Fessenheim, bonjour. EDF Kernkraftwerk Fessenheim, guten Tag. Sie sind mit den telefonischen Nachrichten vom 9. März 2007 verbunden. Produktion. Die zwei Blöcke funktionieren und stehen dem Stromnetz zur Verfügung. Wegen Inselbetriebstesten wurde Block 2 am letzten Wochenende vor kurzer Zeit abgeschaltet und ist nun wieder am Netz. Aktualität. Am Mittwoch, den 7. März, hat eine unerwartete Inspektion zum Thema innerer Einsatzplan stattgefunden. Etwa 10 Inspektoren der nuklearen Aufsichtsbehörde haben unsere Organisation in diesem Bereich überprüft. Diese Inspektion war die 6. in diesem Jahr und die 1. unerwartete. Am Dienstag, den 6. März, haben etwa 10 Mitarbeiter des Kernkraftwerks Fessenheim an einem Austauschtag mit dem ENBW-Kernkraftwerk in Philippsburg teilgenommen. Die Organisation im Bereich Sicherheit, Strahlenschutz, Anlagensauberkeit und auch Abfallmanagement war das Thema des Tages. Das Kernkraftwerk Philippsburg besteht aus 2 Blöcken, einem Siedewasserreaktor und einem Druckwasserreaktor. Das Kernkraftwerk Fessenheim feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Am Montag, den 7. März 1977, um 15.11 Uhr, wurde Fessenheim 1, der erste französische 900 Megawatt Druckwasserreaktor, in Betrieb genommen. Seit 30 Jahren hat das Kernkraftwerk Fessenheim mehr als 312 Milliarden Kilowattstunden produziert und hat damit eine Einsparung von mehr als 312 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen ermöglicht. Die jährliche Produktion des Kernkraftwerks entspricht ungefähr 85% des ersichtlichen Stromverbrauchs. In 30 Jahren haben die EDF-Mitarbeiter und die Subunternehmen 45 Abschaltungen für den Brennstoffwechsel in aller Sicherheit durchgeführt. Diese Meldungen sind nun beendet. Nächste Meldung am Freitag, den 16. März 2007. Na, ich denke, die hören wir uns wieder an. Vielen Dank für den Anruf. Bitteschön. Das ist ja doch schon irgendwie eine Fragestellung, die junge Menschen interessiert. Was ist eigentlich in Fessenheim los? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Da, die Fragestellung ist immer noch die, seid ihr tendenziell eher Einzelgänger? Seid ihr lieber Gruppenmenschen? Wärt ihr lieber mehr allein? Wärt ihr lieber mehr in einer Gruppe? Wärt ihr gerne Teil einer Jugendbewegung? Die Telefonnummer habe ich eben durchgesagt. Hallo. Hallo? Hallo! Ja, hi, hier sind Juna und Diana aus Cottbus. Hallo! Aber ihr seid jetzt aber nicht die Bäden aus der Klapper, oder? Nee. Ja, nee, nur nochmal nachgefragt, weil neulich haben da welche aus der Klapsmühle angerufen, war aber ein total prima Gespräch. Schade, dass sie sich eigentlich nicht nochmal melden. Das waren echt fitte junge Menschen. Naja, ich meine, wir sind auch fit und jung. Ihr seid auch fit und jung. Und heißt Diana und wie? Jule. Jule. Ja. So, aber jetzt hat Diana ja antwortet, wie Jule heißt, oder? Ja. Und Jule kam nicht zu Wort. Trotzdem Jule ja eigentlich irgendwie alles Recht darauf hätte, ihren Namen selber zu sagen. Na, da sieht man doch, aber ihr seid, weil du Diana bist. Nee, wer bist du denn? Also ich bin Jule. Du bist Jule? Ja. Ach so, und warum kommt Diana überhaupt da nicht zu Wort? Naja, weil, weiß ich nicht. So, ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass auf die Frage, seid ihr lieber in einer Gruppe, seid ihr lieber alleine, jetzt von euch wahrscheinlich die durchaus überzeugende Antwort, ich wäre lieber alleine, kommt. Nee. Ja. Ihr seid praktisch auch nur im Doppelpack zu haben, oder? Ab meistens. Meistens. Was? Also klingt schon ein bisschen so. Na, wenn es da gibt. Ja, das Ding ist ja auch, dass wir beide im Wohnheim wohnen und zusammen. Und deswegen sind wir auch die meiste Zeit eigentlich zusammen. Ach so. Ja. Und aber würde da nicht hin und wieder dann doch die Sehnsucht entstehen, dass man irgendwie gerne lieber alleine wäre? Oder seid ihr jetzt praktisch glücklich in dieser doppelten Lottchensituation? Also wir sind glücklich, oder, Julia? Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke mal, wenn man seine Auszeit braucht und lieber alleine ist, dann nimmt man sie sich auch. Ja, und aber jetzt so ganz grundsätzlich, werdet ihr unglücklicher, wenn ihr jetzt quasi ein Einzelzimmer da im Wohnheim hättet oder ist es gut, so wie das? Na, wir haben ja Einzelzimmer. Ach so, ihr habt Einzelzimmer. Ihr seid jetzt nicht zusammen auf einem Zimmer praktisch? Nee. Also hat jeder sein Einzelzimmer. Jeder hat sein Zimmer? Wie? Na, Diana hat kein Einzelzimmer, weil warum da ist ja noch ein kleines Würmchen. Ach so, weil Diana ein Kind hat. Ja. Ach so, naja, da kann man ja dann auch nicht mehr von Alleinsein sprechen, oder? Ich find's gut so. Ja, ist ganz gut so. Na, okay. Familie muss da zusammen sein. Ja, ich will die Frage vielleicht nochmal ganz anders formulieren, eben so ein bisschen Tokotronic-mäßig. Wärt ihr ja eine Teil einer Jugendbewegung? Also sagen wir mal jetzt eines größeren Zusammenhanges. Ja, man also kann ja jetzt, den kann man ja irgendwie definieren, wie man will. Quasi eher so musikmäßig oder politisch oder... Hobby, wir sammeln ja eine Schrauben oder weiß ich irgendwie so. Also ich würde mal sagen, so generell mag ich es eigentlich schon lieber, wenn ich eher meine Ruhe so habe, so ja, von anderen Leuten. Aber wenn es jetzt darum geht, irgendwie Party zu machen oder so. Ja, Party ist ja, das ist aber auch nicht schwer ja, nachzuvollziehen. Das, da würde ich aber auch nicht alleine hingehen. Ja, also, ja. Eng tanzen alleine ist irgendwie doof, oder? Ja, genau deswegen, ja. Genau, also so ja unmöglich, kann man eigentlich sagen. Bei mir ist ja das Ding, dass ich ja Mitglied bin bei der PDS Jugend. Ach so, dann bist du ja praktisch Teil einer Jugendbewegung. Ja. Und ja. Das ist eigentlich total okay, weil wir treffen uns da einmal. Und da gibt es aber auch wirklich Jugendliche bei der, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja halt für PDS. Ja. Die anderen Jugendlichen sind alle so Anfang 60? Nee. Was? Nein, schon gut. Ja, war nur eine Nachfrage. Wie alt bist du, Jule oder Diana? Mit wem rede ich denn jetzt gerade? Also ich bin gerade Jule. Du bist jetzt gerade Jule. Jule, wie alt bist du denn? 17. Und Diana? 18. 18. Und sind Kind? Ja. Wie alt ist denn das? Ach, mein Kind. Ja, ja, nur dass man mal nachrechnen kann. Mein Kind wird nächsten Monat ein Jahr. Ah ja. Ja. Ja, Zeit für Jule Mutter zu werden, oder? Nee, ich glaube nicht. Das kann ich noch 20 Jahre Zeit lassen. 20 Jahre? Ja, so in etwa, ja. Echt? Willst du so eine total olle Mutter werden? Ja. 40? Ey, ich bin so cool drauf, dass ich auch noch in 20 Jahren cool drauf bin. Und dann hat mein Kind immer noch was zum Feiern. Meinst du? Ja. Bist du ja sicher, dass du in 20 Jahren noch cool bist? Ja. Sicherlich. Aber das, ja. Das haben deine Eltern auch gedacht. Meine Mutter war total. Ach so, naja, gut, jetzt ja vielleicht ja nicht deine Eltern, sondern die, die jetzt 40 sind, haben damals vor 20 Jahren auch gedacht, dass sie in 20 Jahren immer noch cool sind. Schau sie dir an. Ja, das wird schlecht, aber. Ja, also statistisch stehen die Chancen für dich nicht so gut, Jule. Nee, dann halt in 10 Jahren. Fang lieber jetzt an mit dem Kindermachen. Was ist mit Party feiern? Da fragt Diana, die weiß, genau, wie geht. Genau. Oder? Geht doch Diana, oder? Na sicher. Klar, man feiert doch irgendwie verantwortungsbewusster und erwachsener. Genau. Genau. Ja. Ja, das kann gut möglich sein. So, wer war denn jetzt hier PDS-Jugendliche? Ich. Jule. Ja. Und Diana? Die geht Politik am Arsch vorbei. Du hast ein Kind. Ja, eigentlich schon. Oder? Ja. Ich war mal damit. Stimmt. Kind kann durchaus Parteizugehörigkeit ersetzen. Genau. Füllt einen irgendwie hoch aus. Ja. Wir haben ja schon die ganze Zeit versucht, hier anzurufen und hier ewig nicht rangegangen. Das war so gefährlich. Ja, kann ich da auch nichts dafür. So funktioniert es eben. Man ruft dran und wenn man dran ist, dann ist man dran. Und wenn nicht, hat man Pech gehabt. Dann muss man eben nochmal anrufen. Ja, und vorhin, als wir dran waren, da war das total komisch. Und dann war das auch immer wieder weg. Und am Ende ist der schüchtern. Ach so, das stimmt. Ja, du hast ja vorhin schon angerufen, Diana. Ja. Ja. Genau. Und dann war aber nichts. Warum habt ihr da nichts gesagt? Na, wir haben doch die ganze Zeit so Hallo. Ja, aber ich habe aber nichts gehört. Ist irgendwie definitiv nicht angekommen hier. Ja, dann haben wir nochmal auf diesen Anrufbeantworter gequatscht und haben uns total lustig gemacht über dieses Piep. Ja. Ach so, habt ihr alle mal. Nein, dann ist das ja ganz schön. Dann können wir uns ja nächste Woche quasi nochmal hören. Das ist doch auch total prima, oder? Ist das immer was haben wir am Montag? Dienstag. Das ist immer am Dienstag. Am Dienstag abends um 10. Mit Kuttner. Immer am Dienstag abends um 10. Außer wenn ich mal nicht da bin. Aber das ist selten. Aber nächsten Dienstag bin ich sicher da und übernächsten bin ich auch da und überübernächsten bin ich sicher auch da und überübernächsten bin ich auch da. Und ist das ein Thema festgelegt? Nee, das entscheidet sich an dem Abend. Aber jetzt wollen wir uns mal nicht vormachen. Thema interessiert euch ja einen Dreck. Auf meine Fragen antwortet ihr ja auch, wie wenn ihr euch am liebsten jetzt einen Anwalt rufen wolltet und so lange vorsichtshalber nichts Verbindliches sagt. Oder? Ja, es geht uns eigentlich nur darum... Euch mal im Radio zu hören. Nee, mit... Ja, aber worüber? Na, ja, haben wir uns auch nicht so Gedanken gemacht. Naja, nein, macht ja nichts. Aber ist ja auch immer ein bisschen so ein bisschen üben. Und vielleicht kriegen wir nächste Woche schon mal ein richtiges Gespräch hin. Das wäre ganz schön, oder? Dass wir jetzt hier mal so aufbaukursmäßig angefangen haben und sagen, war jetzt irgendwie, also anfängermäßig war es eigentlich ein ganz schönes Gespräch, aber nächste Woche sind wir für Fortgeschrittene. Ja. Oder? Zumal, klar, gerade wenn Jule PDS-Jugend sind, da sollte man noch eine gewisse Fortschrittlichkeit unterstellen. Ja. Ja, und dazu gehört natürlich aber auch ein selber aktives Fortschreiten, um eine bestimmte Form von Fortgeschrittenheit bzw. Fortschrittlichkeit erstmal zu erreichen. Was? Genau so habe ich es gemeint. Ach, das ist schön, wenn man das Gefühl hat, man wird verstanden. Man redet nicht an den Leuten vorbei. Sondern da entsteht eine wirkliche Kommunikation und so die quasi Hirnwellen schwingen in derselben Frequenz. Verstehst du? Und ganz aufmerksame Menschen können sogar die Obertöne hören. Ja, Mädels, ich würde jetzt mal sagen, Hände waschen, Zähne putzen, ab ins Bett, oder? Was? Hände waschen, Zähne putzen, ab ins Bett, habe ich gesagt. Ja, aber warte mal, wir müssen noch ganz kurz... Morgen grölt der Balk wieder. Ja, warte mal ganz kurz. Ja. Wir wollten auf jeden Fall noch unsere Betreuerin grüßen, Frau Piater. In was für einem Heim seid ihr da? Für Schwererziehbare? Da lacht sie. Oder an jene Krankenschwestern, MTA, medizinisch-technische Assistentin. würde ich jetzt gerne so nicht sagen wollen. Naja, gut. Aber vielleicht könnt ihr euch die Frage nochmal durch den Kopf gehen lassen, können wir nächste Mal drüber reden, okay? Okay. Gut. Dann ja, wann brüllt denn das Kind eigentlich morgen oder heute oder wann? Kann so um 7 sein. Um 7 ginge ja noch irgendwie, oder? Um 5. Oh, um 5 wäre schon bitter. Aber dann ist ja, Jule ist dann fein raus, die liegt dann noch da und ratzt, oder? Und du musst dann ran, Diana. Ja. Aber andererseits ist es doch auch toll, Glück, Mutter, oder? Ja, und die Kleine ist so niedlich, der Kleine. Oder wie der Kleine, genau wie der Eisbär Knut. So süß, so niedlich, oder? Wie heißt der denn? Heißt der vielleicht auch Knut, dein Kleiner? Oder ist es ja ein Mädchen? Das ist ein Mädchen und heißt Julien. Julien? Ja. Ja. Gut, denn, aber ihr braucht jetzt noch euren Schönheitsschlaf. Na klar. Geht's da eigentlich nicht mehr. Das geht's auch. Naja, aber Klugheitsschlaf braucht ihr ja nicht. Oder wir reden nächste Woche und dann erzählt ihr mir, was das da für ein Heim eigentlich ist. Was für ein Heim das ist, in dem ihr seid? Dürft ihr da eigentlich freiwillig raus oder muss man da vorher immer scheiden? Naja, gut. Machen wir alles nächste Mal, okay? Okay. Gut. Tschüss, ihr beiden. Schöne Grüße an Julien. Oder wie sie heißt, ja? Danke. Okay, tschüss. So, und jetzt die versprochene Musik. Für wen war denn das? War das Jakob oder war das Jochen? Aber ich meine, wenn wir jetzt... tschüss, genau. Falsch. Wenn wir jetzt eben hier die PDS-Jugend hat, ich habe dem ja die Musik versprochen, jetzt ist sie hier in einer doppelten Version, sowohl original, wie aber auch clever geklaut. Das Original stammt von Ernst Busch, Lenin heißt der Song, und die clever geklaute Musik stammt von einer etwas, da ist ganz schwer zu recherchieren, japanischen Band aus den frühen 80er Jahren, A-Musik heißen die, A-Music, A-Musik, die dann den Song auch nochmal so bandmäßig intoniert haben, hört sich dann irgendwie schon auch ziemlich lässig an. Ernst Busch hört sich natürlich sowieso extrem lässig an. Hier ist jetzt erstmal Ernst Busch und danach A-Musik. So, jetzt müssen wir hier gleich nochmal einen Regler hochdrehen. Ihr macht das Radio schön laut, ist quasi fast wie Musik zum Headbang. Ernst Busch. Lenin. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen. Wurden Traktoren, wurden Häuser, Bohr, Türme und Minen. Wurden Elektrizität, Hänger in den Betrieben. Siehe unausbeschmarschlich in allen Herzen geschrieben. Siehe unausbeschmarschlich in allen Herzen Musik heißt diese Band. Es hilft einem aber nicht viel, das zu wissen. Ist extrem schwierig, über die überhaupt irgendwas rauszukriegen. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Achso, wir machen einfach hier mit der Sendung weiter praktisch. Also jetzt, naja, gut. Das ist der Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Kuttner. Hallo, wer ist denn da? Kuttner, hier ist Sven, der als erstes sagen muss, bei Scheues Passiver. Wofür? Bei Scheues Passiver? Wyschotzki oder was? Nee. Auch. Ach so, schön. Auch, genau, auch. Und eben Ernst Busch, Lenin, also... Das ist natürlich. Aber die Japaner waren nur lässig, ja, oder? Also, ich bin völlig verblüfft. Boah, die haben René geknallt. Die haben echt nur ein paar Spitzen-Cover-Versionen. Ja, ja. Und ja, ne, die werden wir jetzt irgendwie in den nächsten Wochen immer noch wieder hören. Weil ich die so toll finde gerade. Gut, Sven. Richtig toll. Bist du denn eher Einzelgängermensch oder eher Gruppengängermensch? Ich kann das ganz klar bezeichnen, eher Einzelgänger. Ehrlich? Ja. Also ich habe in der Russlandweide zugehört und habe natürlich dann auch so drüber nachgedacht, ne, was da so als Argumente ins Feld zu führen wären. Also Argumente jeweils, was an Tatsachen. Ich wohne seit 17, 18 Jahren alleine. Ne. Zum Beispiel. Ich ja. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ne. Aber bist verheiratet, hast zwei Kinder und wohnst alleine? Ich war verheiratet und habe zwei Kinder. Das ist aber lange her, wenn du 17 Jahre alleine wohnst, oder? Ja, ich bin ja auch jemand, der den Altersdurchschnitt der Hörer in die Höhe treibt. Ja, ja, ich merke schon. Ja, also ja super, Vierer, spitze. Ungefähr gleicher ja. Jahrgang. Ja, ja. Was wäre der Traum, dass junge Frauen anrufen, was passiert, alte Säcke? Super. Gut, ne? Also sag mal, wie lange warst du denn verheiratet, dass du jetzt schon 17 Jahre alleine bist? Das muss wirklich wissen, Herr Kuttner. Ja. Ich war exakt verheiratet auf dem Papier, ein Jahr und drei Monate. Ein Jahr, drei Monate verheiratet, Kinder gemacht und dann sofort für Einsamkeit entschieden. Was ist denn da passiert in dem einen Jahr und den drei Monaten? Naja, nicht allein in dem einen Jahr und den drei Monaten, sondern insgesamt, ich sage ja nur auf dem Papier, waren wir so lange verheiratet. Ja, wie lange wart ihr denn reell verheiratet? Aber zum Kindermachen hat's gereicht, oder? Wir waren zusammen von 85 bis 96, kannst du sagen, da war es noch so. Ach so, aber auf dem Papier wart ihr dann 10 Jahre lang verheiratet. Aber reell war es ein Jahr und drei Monate, oder was? Auf dem Papier waren wir ein Jahr und drei Monate, also von Hochzeit bis Scheidung. Ach so, und dann? Wie sah es denn nach der Scheidung aus? Dann wart ihr aber noch wieder zusammen und fandet euch dann, weil ihr nicht mehr verheiratet wart, auf eine ganz andere neue Weise wieder total dufte und attraktiv. Wir haben nicht mehr zusammen gelebt zum Beispiel und ich habe sonst wo gelebt und sie auch sonst wo. Immer wenn ich da war, waren wir eigentlich wieder zusammen. So ungefähr hatte sich das ergeben. Was heißt denn, wenn du da warst? Weil ich die meiste Zeit weg war. Wo warst du denn, wenn du weg warst? Ach, gut, na, alleine? Das war wohl viele, das eint uns beide. Also ich war unheimlich viel im Knast? Der ehemaligen Sowjetunion. Aus dem Knast habe ich dich auch angerufen, Kuttner. Ach echt? Kannst du dich entsinnen? Immer bei 0 Uhr? Ja, weiß ich. Ach echt? Das ist doch aber jetzt über 10 Jahre her, oder? Da warst du im Knast? Das war exakt Silvester 94. Da warst du im Knast? Da war ich im Knast, da habe ich angerufen. Gibt doch wahrscheinlich coolere Orte, Silvester zu feiern, oder? Das ist sicher richtig, aber... Aber gibt doch schlimmere Partys. Also, da muss ich wirklich sagen, klar, es gibt Besseres als den Knast. Ne? Aber erstens war ich von den 3 Jahren 2,5 Jahre Freigänger. Ja. Und da bist du sowieso mal draußen. Also im Prinzip führst du das Leben eines Durchschnittsprolls. Ja. Gehst arbeiten, musst abends 10 drin sein. Und musst aber nicht selber heizen, sondern machen die. Siehst du, das kommt noch verbessern gegen oder. Du scheinst mir irgendwie interessantes Leben gehabt zu haben. Sowjetunion, Knast und Horrorehe. Ja, Horrorehe würde ich nicht sagen. Nee, sondern doch ganz schön eigentlich. Oder vielleicht meine Ex würde das vielleicht sagen. Und jetzt bist du aber praktisch da bei der Erkenntnis angekommen, dass du doch eigentlich eher so eine Art Einzelgänger bist und dich darin wohlfühlst. Und bei der Erkenntnis bin ich auch schon sehr lange. Ah ja, und die Frage, ob du nicht vielleicht auch Teil einer Jugendbewegung sein wolltest, die würdest du mit einem klaren Nein beantworten können. Das ist eine völlig interessante Frage, Kuttner, weil ich war ja mal logischerweise, wie du auch, Teil einer Jugendbewegung, wenn ich das mal so definieren darf. Ne? Und da war das irgendwie, das war eine Selbstverständlichkeit, Teil einer Jugendbewegung zu sein. Ne? Ja, gut, und, aber ich meine, wenn man jetzt in der Situation ist, dass man selber wählen könnte, dann stellt sich die Frage ja doch anders, oder? Und da muss ich ja mal sagen, dass mich natürlich meine Vorrednerin und vor allem der Jochen vorhin noch so ein bisschen vom Fatalismus wegbekehren, weil das doch... relativ junge Leute sind, die noch scheinbar hehre Ziele haben und vor allen Dingen denken, dass das wirklich umzusetzen. Das heißt, du könntest dich jetzt mit dem Gedanken, auch wieder mal hehre Ziele zu verfolgen, durchaus anfreunden? Ja, also... Oder hättest schon eine Sehnsucht danach? Nach wie vor, ich bin und bleibe im Herzen Kommunist, aber eben auch Vaterlist, wie ich schon gesagt habe, weil ich, für mich ist nie erkennbar, weltweit so ein bisschen... in größeren Dimensionen gesprochen, dass das wirklich mit der Natur des Menschen vereinbar ist, Und dadurch auch umsetzbar. Aber wenn ich das so höre, was so, wie sagt Jochen und so, und also, ja, das, Mit denen könntest du dir wieder eine Gruppenbildung quasi vorstellen. Ja, ja, so in der Art. Der war doch irgendwie mit dem linken Netzwerk und so, ne? Ja, quasi gegen deinen Fatalismus, der jetzt Oberhand hat. Ja, ja, ja, so ist das. Gut, ne? Naja, so immer schön zuhören, vielleicht kommt ihr mal praktisch zusammen, du und Jochen. Darum freue ich mich, dass es derlei Sendungen wie deine gibt und dass die so wahrgenommen wird, also als Podest praktisch, ne? Für sowas ist wirklich gut. Plattform. Ja, okay. Ich danke dir für deinen Anruf. Guten Tag, danke dir. Bis okay. Irgendwann mal. Weil du gerade, genau, ich danke, also wie gesagt, weil du Fatalist gesagt hast, dachte ich, ist es ja durchaus naheliegend, einen Song von Fanny van Dannen zu spielen, der Fatalist heißt. Hey, alles klar. Hey. Tschüss. Ciao, ciao. Hier kommt Fanny van Dannen mit Der Fatalist. Im Grunde ein Song, der mir irgendwie auch aus dem Herzen geschrieben ist. Fanny van Dannen. Vielen Dank. Im wilden, wilden Westen, da gab es einen Mann, an den man sich im Westen noch gut erinnern kann. Er war einer der besten Schützen weit und breit, und wer ihm gegenüberstand, der hatte wenig Zeit. Er hatte keinen Namen und er hat ihn nicht vermisst. Er hieß im ganzen Land nur der Fatalist. Denn wenn er wieder weiterritt, dann sang er ziemlich laut. Und alle hörten seinen Song und haben ihm nachgeschaut. Wenn du Glück hast, wirst du glücklich. Wenn du Geld hast, bist du reich. Wenn das Schicksal sagt, ich schick dich, dann geh am besten gleich. Er zog von Stadt zu Stadt auf seinem weißen Pferd. So manche Frau hat ihn verflucht, so manche ihn begehrt. Und manchmal im Hotel, wenn die Sonne unterging, spielte er Mundharmonika, die sonst am Gürtel hing. Ja, er war auch ein Country-Song-Komponist, doch mehr als Hobby, denn hauptsächlich war er Fatalist. Wenn du Glück hast, wirst du glücklich. Wenn du Geld hast, bist du reich. Wenn das Schicksal sagt, ich schick dich, dann geh am besten gleich. Und irgendwann natürlich hat es auch ihn erwischt. Die Kugel eines Jüngeren ist in sein Herz gezischt. Erst fiel er auf die Knie, dann kippte er zur Seite, sah irgendwie gelangweilt aus, vielleicht wegen der Leute. Er spuckte seinen Kautabak neben sich in den Staub. Er starb und trat vor Gott und sagte, weißt du, was ich glaub? Wenn du Glück hast, bist du glücklich. Wenn du Geld hast, bist du reich. Wenn das Schicksal sagt, ich schick dich, dann geh am besten gleich. Ja, er ritt in den Himmel und er sang ziemlich laut. Die Engel hörten seinen Song und haben sich angeschaut. Wenn du Glück hast, wirst du glücklich. Wenn du Geld hast, bist du reich. Wenn das Schicksal sagt, ich schick dich, dann geh am besten gleich. Dankeschön. Vielen Dank. Fanny van Dannen, der Fatalist. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 Superstam 70 97 330. Nur 30 Minuten hat es gedauert. Dann waren alle Karten für den Echo 2007 ausverkauft. Aber Fritz wäre nicht Fritz, wenn Fritz nicht schon lange vorher eine ganze Menge Echo-Karten auf die Seite gebracht hätte. Natürlich für euch. Und natürlich nur zu gewinnen. Fritz präsentiert die Echo-Verleihung 2007 in Berlin mit den Fantastischen Vier. Jennifer Lopez und Take That. Und das sind längst noch nicht alle. Mehr Infos fritz.de. Die Echo-Verleihung 2007. Sonntag, 25. März. Da wird aus Fritz auch wieder das Fritz-Echo-Radio. Und Echo-Karten gibt's nur noch bei Fritz. Und nur zu gewinnen. Wann, wo und wie? Bald. Fritz. Und das hört man. 0:35 Uhr.

I thought I'd try another tack. I drank a liter of cognac. I threw it down upon her back. But she just laughed and said that she just didn't want to. I thought I'd have another go. I called her my little O. I felt like my soul must feel when she said that she just never wanted to. She just didn't want to. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. I got the no. Grinderman, Unüberhörer Nick Cave von der Platte, die heißt auch Grinderman. Jetzt erst vor ganz kurzen Maschinen. No Pussy Blues. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Thema war, ist heute, werdet ihr ja eine Teil einer Jugendbewegung, seid ihr lieber alleine, seid ihr lieber so in Gruppen zusammenhängen. Jetzt ist die Sendung tendenziell schon fast dem Ende ziemlich nah. Wir haben noch das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Nichtsdestotrotz will ich jetzt ein paar letzte Gespräche noch führen. Hallo, wer bist du? Hallo, ich bin Kathleen. Hallo Kathleen. Von wo aus rufst du an? Aus L.A. Aus L.A., soll Leipzig heißen, oder? Genau. Genau. Ey, die Sachsen echt, sind echt größenwahnsinnig, oder? Ja, weiß nicht. Ich frage nur, weil sagen wir mal, irgendwie von Leipzig nach L.A. ist doch schon irgendwie ein relativ weiter Schritt. Naja. Warst du schon mal in L.A.? Ich weiß nicht so viel zum Angeben. Nee, stimmt. Leider noch nicht. Warst du schon mal in Leipzig? Ja, reicht aber nach. Auch. So. Kathleen. Ja, ich wäre auch gern Teil einer Jugendbewegung. Ja, welcher denn? Ja, ich habe da leider keine gefunden in 30 Jahren. Ja, aber wenn du jetzt mal überlegst, welche, also gut, du hast sie nicht gefunden, aber wie müsste sie dann eine Jugendbewegung aussehen, bei der du gerne Teil wärst? Ich glaube, das ist jetzt sowieso eine Frage, die müssten wir irgendwie in der nächsten Sendung nochmal dezidiert behandeln, die mit diesem Jugendbewegungsaspekt. Ja. Da geht ja das eine oder andere durcheinander, oder? Mit Alleine sein, Gruppe sein, Jugendbewegung, sind ja verschiedene Fragen. Ja, Kathleen, welche Jugendbewegung hast du denn ausprobiert, sagen wir mal, die jetzt irgendwie... Ja, was habe ich denn ausprobiert? Die in deinen Bedürfnissen nicht... Die Spielerbewegung... Die was für Bewegung? Spieler? Ja. Was denn für Spieler? Billard. Alles mögliche, Karten, ja. Schach und so weiter. Ist jetzt auch nicht das, was man sich direkt unter einer Jugendbewegung vorstellt, nein. Oder? Nee, gut. Das, junge Menschen, die das da sitzen und Mau-Mau spielen. Ja. Was habe ich dann noch ausprobiert? Okay. Ja, nee, das konnte ich nicht ausfüllen. Teil. Ich habe immer mal so reingeschnuppert. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Wo hast du noch so reingeschnuppert? Außer jetzt Billardkarten, Bowling. Ja, so in die... So Makramee-Kurse, irgendwie sowas, Uterus atmen, irgendwie so. Nee, sowas nicht. Nee. Ja, ich kann das jetzt nicht beschreiben. Weiß ich, nee, ich war eigentlich nie Teil einer Jugendbewegung, aber ich bin eigentlich jetzt wenigstens Mitglied. Eigentlich gehst du ganz selten raus vor die Tür, oder? Na, es geht eigentlich. Ja, wenn es sein muss schon, aber wenn es nicht sein muss, dann nicht. Nee, genau. Ja. Wie ist man denn Greenpeace-Mitglied? Wie macht man? Was macht man? Zahlt man da Beitrag? Oder ja, hat man da so nur Beitrag und beruhigt dein Gewissen. Und du zahlst Beitrag? Dein Gewissen ist ganz ruhig. Man gehört dazu. Erkennt man sich als Greenpeacer so auf der Straße unterwegs? Gibt es da sowieso bei so Freimaurerlogen so Kniffe, Augenzwinkern? Erkennt man nicht. Nur an den Schuhen oder was? Nee, erkennt man nicht. Erkennt man ja nicht. Nee. Ich bin bestimmt auch nicht das beste Greenpeace-Mitglied. Glaube ich gerne. Ja. Aber ich bezahle ja. was. Und, ja, das ist ja schon mal ganz... Ich ein gutes Gewissen, dass ich das doch auch was Gutes leiste. Ja. Das ist schön. Ja. Aber jetzt sagen wir mal, gibt's da nicht mal Versammlung? Also dass man mal was kriegt für sein Geld irgendwie? Ja, man oder kriegt nur mal so einen Zettel im Briefkasten. Zettel im Briefkasten. Da stehen dann so Sachen, oder wenn man mal eine Karte abkriegt. Von daher aber kriegt, das man, ich auch noch nicht kriegt man mit, dass es praktisch noch andere gibt. Oder dass genau. es wahrscheinlich andere gibt. Zumindest die, die den Zettel in den Kasten stecken. Ja. So dass man nicht ganz alleine ist. Ja. Aber Kathleen? Ja? Tendenziell hörst du dich doch jetzt ein bisschen sehr alleine an eigentlich. Ja, ich bin auch sehr alleine. Ach so, und du wärst aber ja eine, ob jetzt Jugendbewegung oder nicht, aber sagen wir mal, eine Gruppe wäre schon mal ganz schön. Wäre schon mal ganz schön, auf ja. jeden Fall. Ich habe schon fast das Sprechen verlernt. Ne? Also es fällt mir schon schwer, mich zu artikulieren. Ja, ja. Weil man, wenn man so wenig redet, dann ist das nicht so einfach. Ne? Das ja. verlernt man auch. Warum redest du denn so wenig? Ach so, weil du keinen hast, mit ja. dem du reden könntest. Ja, schon, aber manchmal rede ich auch nur mit der Verkäuferin oder ja. oder mit Herr Hoffmann, irgend so ein Typ, der heute an der Tür klingelt und weiß ich was, irgendwas wollte und mir nicht gesagt ja. hat, was er wollte. Und aber wahrscheinlich bist du da jetzt nicht die einzige Einsame in Leipzig. Nee, eigentlich nicht. Ja, aber insofern wäre doch vielleicht ganz interessant, nochmal versuchen rauszukriegen, ob es nicht noch andere Einsame gibt. Und dann könnte man da Reden üben zum Beispiel. Ja, soll ich mich jetzt bei der anonyme Alkoholiker in Leipzig anmelden oder wie? Gibt zwar so zwei Gruppierungen, die dich interessieren, Greenpeace und anonyme Alkoholiker. Nee, nicht, dass die mich jetzt interessieren, wirklich die anonymen Alkoholiker. Aber ich glaube, ich bin auch schon Alkoholikerin. Ach echt? Ja, heute habe ich aber noch gar nichts getrunken, ne? Aber sonst trinke ich jeden Tag so ein bisschen, ne? Was denn? Klosterfrau Melissengeist. Hat man, nee, auch, man wird es sowohl gesoffen wie Judith, ihr wissen. Wie? Nee, das nehme ich nur, wenn ich Kopfschmerzen habe. Das ist mir hilft dir gegen Kopfschmerzen? Ja, wenn man es auf die Schläfe tut, schon. Ja. Nee, Wein trinke ich sonst. Oder Bier, aber meistens ja. nicht dann Wein. Weil von Bier, da wird man ja so schwammig im Gesicht. Ja. Und Wein strafft noch irgendwie, oder was? Ja, nee, da muss ich jetzt auch aufpassen. Da fangen jetzt schon an, die Äderchen so rot zu werden. Ne? Ja. Das ist auch nicht so gut, deswegen. Und außerdem, ich muss jetzt irgendwie mal meinen Kopf ein bisschen benutzen und das ist auch nicht so praktisch, wenn man dann... Ja, aber von daher, ob sich nicht irgendwo anders noch andere Einsame finden ließen, mit denen man dann... Ja... Kopfbenutzung ich übt. Ich manchmal raus. Ja. Ich bin eigentlich auch manchmal unter vielen Leuten, aber es hat immer noch nicht geklappt, dass da irgendwie jetzt so was Tolles sich entwickelt hätte. Ne? Also auf jeden Fall bist du tendenziell eher Gruppenmensch. Ja. Oder wärst du die eine, bist du aber nicht. Aber irgendwie hat sich jetzt so gestaltet, dass ich jetzt der totale Einzelgänger bin. Ne? Und hast du vor, da irgendwas zu unternehmen? Ja, ich unternehme da schon was gegen. Ne? Aber bisher immer noch recht ergebnislos. Ja, erfolglos. Ah. Ach, ich bin ein Loser. Ach Mensch, aber da können wir jetzt, naja, wenn du jetzt ein bisschen früher angerufen hättest, dann hätten wir doch wahrscheinlich noch irgendeinen Pfiffi in Sachsen gefunden, der auch so LA-Feeling hat und gerne mal jemanden hätte, mit dem er die eine oder andere Flasche Rotwein leeren und quatschen kann. Ja. Das wäre doch schön gewesen, oder? Das wäre mal schön. Ja, das wäre mal schön. Aber jetzt schaffen wir es nicht mehr. Aber vielleicht machen wir es irgendwie nächstes Mal. Was hältst du davon? Dass du vielleicht nochmal anrufst und dann versuchen wir mal, dass wir mal einfach irgendwie einsame, wir treffen sich uns alle da in Leipzig vorm Postamt am Ring, ja? Und dann haben alle eine Flasche Rotwein unter der Hand und dann tun wir uns mal zusammen und sind so ab sofort nicht mehr einsam. Das wäre doch super, oder? Obwohl, ja, nee, eigentlich will ich auch gar nichts mehr trinken. Ich habe jetzt... Ach so, naja, geht ja auch ohne. Geht auch ohne. Also würde ich dich auch irgendwie unterstützen in diesem... Vielleicht sind anonyme Alkohol... Ja. Kathleen. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, tschüss. Und würde an der Stelle erstmal tschüss sagen. Genau, ja, tschüss. Wir haben hier noch das Band des halbautomatischen Anrufsbeantworters. Das würde ich jetzt aber eben auch gerne, extrem gerne spielen. Und außerdem extrem gerne noch die eine Musik spielen. Insofern wird es jetzt ein bisschen knapp mit der Zeit. Ich gebe mir Mühe. Wir hören jetzt hier nochmal, weil die so toll sind. Kiyohiko Senma und die Haniwa Allstars. Kiyohiko Senma und die Haniwa Allstars mit dem jetzt, sagen wir mal, Track 3. Vorlesen kann ich's nicht. Und dann das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Wenn ihr jetzt unbedingt was zu sagen habt, könnt ihr euch durchaus auch noch an den wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 70 97 330. Kiyohiko Senma und die Haniwa Allstars sind das hier. Thema. Da kann man am besten gleich mit einem Zitat von Friedrich Schiller beginnen, nämlich die bekannte Frage, was ist Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn. Vernunft ist stets bei wenigen nur gewesen. Das ist aber ein schöner Piep gewesen. Hallo? Wollte eigentlich mit dem Kuttner quatschen. Funktioniert das nicht. Na denn, Rinne hauen. Auch der britische Mathematiker, Philosoph und Friedensaktivist Bertrand Russell Der hat einmal eine Weltgeschichte geschrieben. Das ist aber nicht etwa ein mehrtausendseitiger Wälzer, sondern nur ein winziges Heftchen. Denn der ganze Inhalt besteht nur aus einem Satz und der lautet auf Deutsch: Alles, was falsch gemacht werden konnte, das wurde auch falsch gemacht. Ja, das ist aber schön hier, euer Piep schon wieder. Dann geh ich erstmal kurz rüber bei Mutter an, mir nochmal ein Bier organisieren und dann organisiere ich ein Bier für meine zwei Kumpels hier auch noch mit. Und dann feiern wir Geburtstag weiter, genau so sieht's aus. Und ich hoffe, wir können über die Einsamkeit reden. Und wir reden über die Einsamkeit des Daseins. Mutter ist mit den Nerven bunter. Vater hat einen Kater. Und mir schwant er, der Kater, mit seiner Einsamkeit. Der verschwindenden und bringenden Freiheit. Aus dieser täglichen Ruhe sehe ich diese zementierte Scheinheiligkeit. Aber es ist ja auch drauf geschissen, sagte Boniface schon. Wir wollen den Kuttner sprechen. Mann! Ich sah den Menschen, die sich bemüht haben, den aufrechten Gang zu üben, war immer nur eine winzig kleine Minderheit. Die meisten waren immer nur Hurra-Schreier, Spießbürger und in allen Varianten. Es gab auch Hitlerreiche erheblich mehr die Keilbrüller als vernünftige. Also wenn wir was gut finden, dann ist es, wenn nicht dieses Alupapier jedes Mal permanent beim Bier öffnen im Mund landet. Dankeschön, echt. Die ganze Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der Barbarei. Es waren Aufklärer und aufrechte Menschen waren immer nur eine winzige Minderheit. Und das ist heute ganz genauso. Die Mehrheit aller Deutschen haben sich ihre nationale Identität zerstören lassen. Die fühlen sich wie Staatenlose oder wie nachgemachte US-Amerikaner. Die meisten Deutschen haben keine nationale Identität mehr. Es ist ihnen ausgetrieben worden. Oh Mann, ich könnte so viel dazu beitragen, was ich gut finde gerade. Oh Mann. Komm bloß nicht durch bei euch. Wir leben in einer Welt der Barbarei. Die Mehrheit aller Menschen waren immer Barbaren und wir müssen uns endlich dagegen wehren, dass so getan wird, als ob wir die einzigen Barbaren wären. Wir sind nicht die einzigen Barbaren. Die Spanier haben wahrscheinlich in Lateinamerika noch viel mehr Menschen ermordet als der Hitlerstaat. Aber die hatten ja die Lizenz vom Papst. Die Spanier und die Portugiesen, die hatten die päpstliche Lizenz, die durften nach Belieben überall in der Welt Ländereien erobern und die dort die Bevölkerung entweder mit Gewalt zur katholischen Religion hineinzwingen oder sie umbringen. Alter, aber willst du noch mal wissen? Ruf an 0331 Potsdam 70 97 110. Lausche, wie er kommt. Oh ja, komm, du sind auch sehr schön. Oh, Gays only. Und noch Kuttner fragen. Oh, mach schon. Auf die Knie. Oh, Hund. Ja, hallo, ich bin und ich wollte eigentlich nur meine Radiostimme hören. Hoppala, pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Ich sitze hier in Grube. Hab's euch denn so gelacht? So, Kinder, damit ist die Sendung zu Ende. Ich sage tschüss, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Schöne Nacht noch, schöne Woche. Tschüss. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen Thank you. Liebt das Wandern, weil Liebe.